Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute haben wir ein riesengroßes Thema und einen neuen Gast. Ich habe dich nicht gefragt, wie ich dich nenne. Sag mal, stell dich mal selber vor. Ja, Ultimate. Ultimate, genau. Ultimate hat sich bei uns gemeldet und ich habe mich super gefreut. Und dann haben wir sofort auch uns sehr schnell auf ein Riesenthema geeinigt, nämlich den Infinity Arc. Die dritte Staffel. Und die ist ja so schön. Ich habe mir heute eine Menge Episoden aus dem 90er-Anime im Schnelldurchlauf reingezogen und habe festgestellt, die habe ich wirklich ewig nicht mehr gesehen. Und da will ich jede Menge, habe ich drüber zu sagen. Ich habe auch noch mal was zu Sailor Moon. Aber zuerst müssen wir natürlich den Gast vorstellen, Ultimate. Wir haben meistens dieselben Fragen, die wir einem neuen Gast stellen. Und das ist die Frage Nummer eins ist, wie bist du eigentlich zu Sailor Moon gekommen? Ja, genau. Und zwar war das so, Gott, wie alt werde ich da gewesen sein? Relativ jung noch. Mhm. Vielleicht 6, 5 mhm. Jahre oder so. Auf jeden Fall hatten wir in der Nachbarschaft eine kosovo-albanische Familie, also die halt damals als Flüchtlingsfamilie hergekommen sind. Und ja, das, also gerade der Sohn von denen war halt mein bester Freund und der hatte 2 ältere Schwestern. Und einmal war ich da zu Besuch und dann haben die halt eben Sailor Moon geguckt. Und ich weiß sogar noch ganz genau, welche Folge das war. Mich wundert auch heute noch überhaupt nicht, dass diese Folge mich so begeistert hat, dass ich sofort Interesse daran hatte und das dann eben auch angefangen habe zu gucken. Und zwar war das aus der 2. Staffel die Folge Der Ritter des Mondlichts, ja, die wesentlich besser ist, als der Titel suggeriert. Ja. Weil es war ja schon eine ziemlich düstere Folge. Also ich fand auch den Kardian der Folge ziemlich creepy. Und ja, es war auch ziemlich blutrünstig. Also Makoto musste ja sogar Blut spenden, damit ihr Freund überhaupt überlebt, weil er so schwer verletzt wurde von dem Monster. Also man hat sofort gemerkt, das ist irgendwie eine etwas reifere Kinderserie, sage ich mal. Und das fand ich halt faszinierend, weil ich einfach so cartoonhafte Serien damals schon nicht mochte, sondern schon, wenn es irgendwie ernster ist, so, dass man weiß, man wird als Zuschauer, auch wenn es eben für Kinder ist, irgendwie ernst genommen. Und ja, da war ich dann sofort dabei. Es gibt ja viele, die den Ritter des Mondlichts als Figur auch nicht mögen, aber in unserem Haushalt sind wir eigentlich ganz okay mit ihm. Ja, so also, wie es aufgelöst wurde, war natürlich total bescheuert. Aber an und für sich fand ich es wenigstens mal eine Abwechslung zu dem sonstigen Tuxedo Mask. Also, ja, ich finde ihn auch nicht irgendwie extremer als Tuxedo Mask, so wie es so schön ist. Eben. Und ja, meine Kids waren eben auch beeindruckt, als sie kleiner waren von ihm, weil er hat eben diese großen Auftritte und darauf stehen die Kids eigentlich schon. Ja, und dann hast du angefangen zu schauen, zu Hause oder bei deinen Freunden? Ja, ich habe es dann für mich geschaut und habe dann halt mit ihm drüber geredet und ich glaube, das im Nachhinein, glaube ich, das war ihm manchmal etwas unangenehm, gerade wenn dann auch irgendwie Klassenkameraden dabei waren, weil ist ja eher eine Sendung für Mädchen. Aber ich war auch ein paar Jahre jünger als er, deswegen war ich da ein bisschen naiver, glaube ich auch. Und habe dann einfach dann immer drauf angesprochen, so, hey, neue Folge, voll cool, Sailor Moon hat eine neue Verwandlung. Und so war das dann halt. Und diesen Bezug zu Anime, den hatte ich eigentlich tatsächlich vorher schon gehabt. Also Mila Superstar habe ich vorher schon gerne geguckt und Cat's Eye, also ein super Trio, weiß ich immer, habe ich dann immer morgens geguckt, wenn ich noch früh genug aufgewacht bin. Also der Bezug war vorher schon da, aber ab Sailor Moon war doch so ein bisschen der Türöffner. Das war auch mein allererster Manga, den ich jemals besessen habe. Und durch Sailor Moon bin ich zum Beispiel auch auf Pokémon gekommen, weil ich habe dann Sailor Moon geguckt und dann war auf einmal da dieser Trailer für eine neue Serie, die bald startet. Und ich habe gedacht, boah, der Zeichenstil, das ist wie Sailor Moon, das ist irgendwie ähnlich. Hat das was damit zu tun? Ich wusste ja nicht, was Anime sind und dass die halt generell so einen relativ ähnlichen Stil haben, in der Regel. Und ja, darüber kam ich auf Pokémon, habe das dann auch direkt ab der ersten Folge mitverfolgt und dann war ich halt angefixt, sag ich mal, und habe das alles immer so geschaut. Das sind ja meine Erinnerungen so verwirrt, weil ich immer überzeugt war, ich hätte Pokémon schon Jahre vor Sailor Moon geschaut, aber das war Dragon Ball. Ja, tatsächlich Dragon Ball war dann so eine Sache, das habe ich erst später angefangen, weil das hat mich vom Zeichenstil her nicht so angezogen. Das war einfach so dieser veraltete Zeichenstil. Ja. Man hat ja auch gemerkt, dass die Serie ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat als Pokémon und Sailor Moon. Da hatte ich ein bisschen mehr gebraucht, um damit warm zu werden, aber dann Die nach haben einer den Zeit. Cliffhanger perfektioniert. Wenn du da einmal drin bist, kannst du nicht mehr aufhören. Bei den alten Dragon Balls. Die Dragon Ball Z habe ich, glaube ich, nicht mehr geschaut oder was danach kam, die neueren. Ja, doch, Ja, Dragon aber Ball Z schon noch bis zu einem Punkt, aber. Sailor Moon, genau. Genau. Aber also die Jungs damals mit 6 Jahren sind vielleicht öffentlich nicht ganz so dazu gestanden, aber ich merke es ja jetzt auf den Conventions oder wir haben ja hier auch sehr ausgewogenes Gästeprofil. Das ist Ja. ein, auch damals, also wenn man mit einem, ich wenn ich Mitte 20 mit einem Sailor Moon Heft an der Uni war, sind die ganzen Informatikstudenten so, ah, oh, Sailor Moon, quietsch. Echt? Ja. Also weil es eben Anime war und die haben das alle auch geschaut. Also das ist schon, je älter man wird, desto, glaube ich, schmerzfreier ist man da Lockerer wird sowieso, man ja. da, ja. Ja, das ist auch gerade so, wenn man eben jugendlich ist, dann ist man ja sehr wichtig, was andere von einem denken, was andere von einem halten. Dann will man ja natürlich auch. Also ich habe mich, wo ich Teenager war, nicht getraut, in den Comicladen zu gehen, mir Shoujo-Mangas zu kaufen. Obwohl mich natürlich auch so Doremi, Kamikaze Kaito-chan natürlich schon so interessiert hätten. Und natürlich Sailor Moon, die alte Auflage hatte ich ja nur ein paar Bände. Das war auch sowas, was dann erst so kam mit dem Erwachsenwerden. Dann fängt es einfach an, dass es einem scheißegal ist, was andere davon denken. Und hatte aber trotzdem noch ein sehr merkwürdiges Erlebnis, was ich ja auch gerade noch erzählen kann, weil es zum Okay. Thema passt. Ja. Als ich nämlich die Neuauflage mir gekauft habe in diesem Sammelschuber. Das war an einem Bahnhofskiosk und die Frau hat mich sehr komisch angeguckt und mich gefragt, ob ich das wirklich kaufen will, wo ich mir gedacht habe, hä? Ja, das war komisch. Und Also. sie sollte ja vom Berufswegen ab und zu schon Kontakt mit der Anime-Ästhetik haben. Ja, also ich habe mir da auch gedacht, ich könnte hätte es ja Ja. theoretisch auch für eine kleine Schwester Ja. kaufen können oder für meine Mutter oder keine Ahnung was. Mal abgesehen davon, dass es natürlich vollkommen egal ist, ob ich das jetzt für mich selber kaufe oder nicht, aber die Reaktion fand ich dann schon sehr strange. Ich hatte damals mit Mitte 20 im Freundeskreis die Reaktion, dass sie gesagt haben, oh, das ist so nervig. Warum guckst du das? Was soll das? Und ja, ich habe das gebraucht damals. Mir hat das gut getan. Aber ja, nicht jeder war irgendwie. Nicht jeden hat es gepackt. Und du hast dann auch schon relativ früh Mangas gehabt? Hast du gerade irgend so eine Bemerkung gemacht? Ja, da war ich glaube noch im Grundschulalter, da waren wir mal in einem Kiosk, oder nee, Schreibwarenhandel, ja, so eine Mischung aus beidem. Und da habe ich dann eben die Sailor Moon Mangas gesehen. Ich glaube, die hatten sogar bis Band 5 einschließlich und habe dann direkt gebettelt, hier, Mama, Mama, Sailor Moon musst du mir kaufen. Und das war wirklich eine Verhandlungssache, weil ich hätte natürlich gern alle 5 gehabt und sie aber, nee, am Ende liest du das sowieso nicht. Absoluter Irrtum. Ich habe die drei Bände, die ich dann rausschlagen konnte, verschlungen. Und danach habe ich einfach nie mehr einen Laden gesehen, der diese Manga-Bände hatte. Das war dann total schade. Also ich habe dann nur die Ja. ersten drei Bände gehabt. Und irgendwann, ein, zwei Jahre später, habe ich mal zum Geburtstag Band 11 geschenkt bekommen, was irgendwie lustig war, weil es ist ja ironischerweise genauso ein Band, also mit der Handlung vom zweiten Film, den man ja wirklich auch so alleinstehend lesen kann, ohne dass man jetzt irgendwie einen Cliffhanger hat oder mittendrin einsteigt, weil es ja einfach, also der Band umfasst ja den Film und eben noch so eine Bonusgeschichte mit Rey. Ich finde aber deine Mutter pädagogisch sehr wertvoll, weil sie echt sichergestellt hat, dass du das unbedingt haben willst, indem sie es eben so künstlich verknappt hat. Wer weiß, aber wahrscheinlich hätte es dir auch so gefallen. Naja, und eBay gab es damals nicht, dass, wenn man das den Kids von heute sagt, dass ohne eBay mit den gebrauchten Büchern immer ein bisschen eine Glückssache war. Das Ja, ist, also da glaube hatte ich, eine ich. andere Welt für die Kids von heute. Ja, also damals war das ja mit dem Internet noch gar nicht so. Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass bestimmte Manga-Serien heute wesentlich besser laufen würden und dass es denen damals einfach nicht gut getan hat, dass Kinder da keinen Zugriff hatten, weil Internet noch nicht so verbreitet war. Man hatte eben nicht mal eben einen Comicladen um die Ecke, wo man nach sowas gucken konnte. Und also gerade Pokémon zum Beispiel ist ja eigentlich der beste Beweis. Ja, das wurde damals nach Band 3 eingestellt und heute läuft der Manga richtig gut bei Panini. und ist da regelmäßig als Bestseller gelistet. Das war nämlich auch so ein Manga, den ich dann später für mich entdeckt habe im Comicladen und dann natürlich total traurig war, dass nach Band 3 nicht mehr weiterging. Echt, damit nicht mitgekriegt, okay. Ja, Digimon auch. Unvorstellbar Digimon gab's eigentlich. Auch nur zwei Bände. Ja, gerade Pokémon hat sich doch verkauft, wie verrückt, die Spielkarten zumindest. Also ich habe bei Pokémon eine Theorie, woran es liegt. Es war wohl sehr kompliziert mit der Lizenzierung, aber da schweifen wir dann wieder zu sehr vom Sailor-Moon-Thema ab. Ich habe also, deinen Kanal ja da gesichtet und du hast auch Merch oder waren das jetzt alles Mangas, die du hast? Merch, also ich bin kein Figurensammler. Nein, du hast ich noch DVDs immer gekauft irgendwann. Ja. DVDs, Mangas, da geht eigentlich immer alles gut drauf an Geld, was übrig ist irgendwie. Ja, deswegen also, habe ich keine sehr große Bestände von Manga-Anime. Ja, das ist mir einfach das Wichtigste und bei Figuren denke ich mir immer, es steht nur rum, es nimmt Platz weg, es verstaubt. Ja. Den Platz brauche ich für Mangas und Animes. Ja, das aber ist... was mir wichtig ist bei Sailor Moon tatsächlich diese Proplika-Stäbe. Mhm. Und war das denn für dich, ich habe noch eine Manga-Frage, aber red erst mal aus. Ja, das war einfach, ich habe irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich dann auf YouTube diese ganzen Videos gefunden, wo dann Leute so ihre uralten Bandai-Sailor Moon-Stäbe gezeigt haben mit Musik und Lichtereffekten und so. Und ich habe gedacht, boah, das ist sowas von cool. Und dann kam ja, aber habe ja gesehen, wie teuer die sind bei eBay, also das kannst du ja gar nicht bezahlen. Ja. Und dann fing ja Proplika wirklich an, so originalgetreue Sachen zu machen. Und da habe ich gedacht, so, da schlägst du jetzt zu. Also das waren dann auch so 60 Euro oder 80 Euro für einen Stab. Manche waren teurer, manche weniger. Und ja, tatsächlich fehlt mir leider der aus der vierten Staffel. Der war auch von Anfang an recht teuer, schon als er rauskam. Mhm. Das ist schade, den hätte ich gerne noch. Ja. Aber die anderen Sachen, den Heiligen Gral und die Stäbe aus den ersten drei Staffeln, die habe ich. Mhm. Meine Manga-Frage, ganz kurz. Ja, klar. Die sind ja sehr stilistisch unterschiedlich, sind auch vom Tempo und vom Worldbuilding und von allem sehr unterschiedlich. Wie hat es auf dich damals gewirkt, der Sprung oder der Unterschied zwischen Anime und Manga? Also als ich zum ersten Mal den Manga gelesen habe, meinst du? Ja. Also ja, ich wusste ja gar nicht, was es klang so, als ob du da nahtlos reingefunden hast und es für dich kein so großer Sprung war. Ich war sehr überrascht und irritiert, dass es in Schwarz-Weiß war. Fangen wir vielleicht damit an. Ich bin dann wirklich hingegangen und habe dann so die ersten Seiten ausgemalt, weil mir das dann einfach besser gefallen hat. Ja. Und hast du die noch? Nee, leider nicht mehr. Oh, sonst müsstest du da mal ein YouTube-Video machen, weil das ist süß. Nee, leider nicht mehr. Ja. Aber ich finde gerade die allererste Seite von Band 1 ist mir echt gut gelungen. Also es sah richtig toll aus. Ja. Schade, dass ich nicht fotografiert habe. Ja, manchmal ist man halt auch ein bisschen doof. Nee, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Ich habe einfach gemerkt, es ist schon, ich wusste ja nicht, dass das die Vorlage ist quasi für den Anime. Ich habe gedacht, das ist halt so lustiges Beiwerk. Mhm. Und habe dann, oder beziehungsweise eigentlich ist es ja parallel entstanden, aber es ist ja schon irgendwie die Vorlage. Auf jeden Fall, ich habe es mir halt durchgelesen, habe halt ziemlich schnell gemerkt, okay, da sind ein paar Unterschiede. Und was mir sofort imponiert hat, dass es wesentlich schneller ging, dass diese ganzen, ich sag mal, Filler-Folgen, dass das alles nicht da war, dass wirklich jedes Kapitel eine neue Kriegerin dazu kam. Mhm. Und vor allen Dingen auch, dass der Manga natürlich auch ein bisschen brutaler war. Also gerade so wie die Generäle, sage ich mal, hingerichtet wurden. Ja. Das war ja schon ziemlich krass. Oder manchmal so Szenen, die Sailor-Kriegerinnen gehen mal gerade um die Ecke und dann liegen da die total verwesten Zombie-Leichen auf dem Boden rum. Also das ist beim Kampf gegen Kun Saito war das, glaube ich. Nee, war das noch? Also auf jeden Fall, wo Sailor Venus gerade dazu gekommen war, das weiß ich noch. Und dann wurden die irgendwie von Strommästen, die kaputt gemacht wurden, gegrillt oder ich weiß es nicht mehr. Es sind schon manchmal so Darstellungen dabei oder wo Usagi auch mal einen Albtraum hat, wo dann Mamoru auch so einen Skelettkopf hat, der so vor sich hin verfault. Das hat mir irgendwie auch gefallen. Das ja, ist halt, das liebt Naoko Takeuchi, die gruseligen. Es war derbe, es war absolut nichts für Kinder, aber. Okay, Frage 2. Lieblingscharakter oder Lieblingscharaktere, wen magst du besonders in Sailor Moon? Ja, also als ich klein war, war es immer Amy, beziehungsweise Ami. Weil sie eben die Kluge ist in der Gruppe, konnte ich mich halt identifizieren, weil ich jetzt auch ein überdurchschnittlich hohen IQ habe, wenn auch nicht 300, also weit, weit, weit entfernt von 300. Niemand und, hat 300. Aber auch nicht nur, ja niemand. Aber alleine schon, ich konnte mich auch identifizieren mit ihr, sie ist auch so die Kreative, also da gab es ja auch in der vierten Staffel so eine Episode, wo sie Gedichte geschrieben hat und so Sachen. Ja. Und natürlich sehr, sehr sensibel und das war ich damals auch. Ich habe es ein bisschen überwinden und abstreifen können, mir ein dickeres Fell zugelegt im Laufe meines bisherigen Lebens, aber damals war ich auch so sehr sensibel. Mhm. Und ja. Ich habe dasselbe Sternzeichen. Sternzeichen im Kurs. Hast du die Ami in der Live-Action gesehen? Ja. Weil da, finde ich, bringen sie das mehr raus, ihren Draht zur Musik. Und das hat mir auch immer gut gefallen. Dass sie Musik nimmt, um zu lernen. Und da hat es ein bisschen mehr größeren Platz in ihrem Leben. Weil ich fand das immer ein bisschen verschenkt, dass das im Anime nicht öfter gekommen ist. Weil sie ja diese Harfe hat und die Attacke damit. Aber ja, genau. Das hätte sich angeboten, das schon vorher reinzubringen. Genau. Ja, ich muss aber sagen, ich kann mich an nicht so viel erinnern von PGSM. Es ist schon sehr lange her, dass ich die Serie auf YouTube mit Untertiteln geguckt habe. Also ich habe sie schon komplett gesehen, aber es ist schon eine ganze Weile her. Und es gab so ein paar Sachen, die mich nicht so, was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Also ich fand auch, so ein bisschen was wurde kaputt gemacht, einfach, was im 90er-Anime mir sehr gut gefallen hat. Einfach so diese Freundschaftsdynamik. Also alleine schon, dass nachdem sie sich befreundet haben, Ami und Makoto immer noch allein auf dem Dach gegessen haben in den Mittagspausen. Da habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht. Das gefällt mir so nicht. Aber da haben sie ziemlich viele Episoden, wo es um die Spannung zwischen Ami und zum Beispiel Naru geht. Dass da sehr viel Eifersucht im Spiel ist und dass sie da wirklich drüber wegkommen müssen und dass das Arbeit ist. Also das lohnt sich nochmal zu schauen. Und gerade auch mit Makoto, es gibt zum Beispiel sehr früh schon Folge 8 in PGSM die Episode, wo Usagi nur ganz wenig Zeit auf dem Bildschirm hat und die Folge ist eigentlich eine Rei und Makoto Folge, die sich am Anfang nämlich streiten und dann anfangen sich ein bisschen zu verstehen und eine richtige Freundschaft aufbauen innerhalb dieser Episode. Und das gab es eben vorher nicht. Da war eben immer Usagi im Mittelpunkt. Und jetzt in PGSM hast du eben auch Freundschaftsepisoden zwischen den anderen Senshi. Und das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Also es lohnt sich nochmal zu schauen. Ich mag die Live-Action sehr. Okay, ich mache es absichtlich nicht, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass Kasey vielleicht irgendwann hingeht und diese Serie auf Deutsch synchronisiert und auf DVD rausbringen. Okay. Und da denke ich mir, bevor ich das so mache wie mit Sailor Moon, mit dem 90er-Anime, den habe ich mir nämlich dann auch komplett nochmal reingezogen, illegal im Internet, bevor der dann auf DVD rauskam. Und dann habe ich mir gedacht, ja toll. Ja, ich meine, man kann natürlich die Folgen immer wieder gucken, ne? Keine Frage, aber es gibt keine offizielle Version mit irgendwelchen Untertiteln in irgendeiner Sprache für oder mit Sprechern. Das mit Synchron. Also es ist nicht synchronisiert und nicht untertitelt. Offizielle PGSM gibt's nur die japanische. Ja, und wie gesagt, ich habe immer noch die Hoffnung. Jetzt bringt Kaseya zum Beispiel von Death Note die TV-Dramaserien raus. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die sich gut verkaufen, dass also sie vielleicht auch mal einen Blick auf PGSM schön, werfen. Weil im Moment verkauft sich ja Sailor Moon sehr gut mit der Welle von Merch, die in die Läden gespült würde durch die Sailor Moon Crystal. Ich finde es sowieso sehr merkwürdig, dass im Moment es sehr ruhig ist um Sailor Moon DVD-Releases bei KZ. Also sie haben ja die alte Serie komplett rausgebracht, sie haben Sailor Moon Crystal auf dem aktuellen Stand halt rausgebracht. Wo bleiben die drei Filme zum Beispiel? Frage ich mich, während keine Ahnung, die ja. wunderschöne, ja. wunderschöne HD-Remake, also nicht Remakes, HD-remasterte Versionen in Amerika erschienen sind auf Blu-ray, will ich auch haben. Vielleicht. Macht mal hin, Mensch. Sind die in Amerika wirklich raus? Ja. Okay. Und ich habe Trailer war ich jetzt gesehen. Nicht auf dem Laufenden. Ich habe die ein paar Podcasts gehört zum Infinity Arc und die sind aber auch schon 2-3 Jahre alt, die Podcasts. Und da hieß es, wir haben noch überhaupt keine Filme auf DVD. Dann sind die also in der Zwischenzeit gekommen. Zumindest die ersten beiden, weil ich habe nämlich auf Facebook einen Trailer gesehen zum zweiten Film in dieser HD-Variante und es war einfach so wunderschön remastered. Ja. Also richtig, haben die richtig toll gemacht. Bin ich richtig neidisch. Und wenn man es in USA lizenziert, könnte man es ja bei uns auch lizenzieren. Auch wenn es bei uns nicht in die Kinos kommt. Okay. Ich habe so ein bisschen, ja. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass es vielleicht mit den Vorfilmen zusammenhängt, weil diese Vorfilme, vielleicht gibt es da von Naoko Takeuchi, man kennt sie ja, Perfektionistin, wie sie ist, irgendwie die Vorgabe, dass die dann auch dabei sein sollen, unbedingt bei den Filmen. Und die wurden ja nie auf Deutsch synchronisiert. Das ist so meine Theorie, woran es hängt. Okay. Keine Ahnung, wie sie es dann in den USA gemacht haben. Da waren die vielleicht synchronisiert oder sie haben es halt Ja. wirklich einfach direkt neu gemacht. Okay. Sonst ein Lieblingsding in Sailor Moon. Also dein, ich nehme an, dass deine Lieblingsstaffel die dritte ist, weil du sie vorgeschlagen hast. Definitiv. Ja. Und ja, ich liebe es ja auch sehr. Sonst ein Lieblingsattacke oder Lieblings-irgendwas? Ja, also natürlich Mondstein, Pflege und Sieg. Einfach wegen der epischen Musik im Hintergrund auch. Also ich mag den Soundtrack auch total gerne von der 90er-Serie. Ich liebe diesen Soundtrack, selbst wo ich die Anime-Comics immer hatte. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch manchmal hattest. Wenn man dann einzelne Szenen durchgeblättert hat, hat man schon im Hintergrund, im Hinterkopf sich überlegt, welche Musik an der Stelle wahrscheinlich spielen würde. Das hat sich Und so all so tief in Dinge. die Gehörgänge eingegraben, weil man die ja so oft Ja. hört. Ja. Ja. Nee, und ich mochte auch die Attacke aus Staffel 4 sehr gerne. Auch irgendwie auch wieder mehr wegen der Musik als wegen der Attacke an sich. Und die allerletzte Attacke in Staffel 5 hat sie ja zwei. Und die zweite, die dann später erst kommt, die fand ich irgendwie auch da spielt die Musik wieder den wesentlichen Part. Ja. Okay, galoppieren wir noch ganz kurz durch Fanaktivitäten. Ich weiß ja, du hast einen YouTube-Kanal, da habe ich ja auch Genau, drauf geschaut. genau. Genau, Aber Ultimate erzähl mal heißt was der. von deinem Kanal und was du sonst so machst. Ultimate Sailor heißt der Moon-technisch. und da Ja. ist, also von der Schreibweise her, Ultimate, also ein bisschen komplizierter. Aber ich denke mal, du wirst es dann in der Beschreibung auch verlinken, oder? Ich werde es definitiv verlinken. Ja, Meine Suchmaschinen deswegen. mögen deinen Kanalnamen nicht, weil sie Ja, das, die die wollen dann zwei immer X Ultimate ohne immer die X unter, drauf ja genau, machen. die wollen die X nicht haben, aber die gehören nun mal rein. Ja, weil der Sinn dahinter, Tim ist halt mein Name. Ne? Ja, das habe So ich auch einfach erst ist heute das. gerafft, als ich es dann nochmal in die Genau. Suche, dachte ich mir, ja, okay. Das habe ich bisher Ja. nicht gerafft gehabt. Ja. Die Frage, wie ich fähne. Ja, genau. Das ist, ja, auf dem YouTube-Channel. Mir war einfach, oder was ich immer noch schade finde, dass der Manga-Markt, ich lese total gerne neue Manga-Erscheinungen, keine Frage. Aber ich finde es wirklich nach wie vor schade und wirklich ein Armutszeugnis für den deutschen Manga-Markt, dass so wenig auf die Serien geschaut wird, die wirklich Animes groß rausgebracht haben in Deutschland. Wir hatten ja eben schon zum Beispiel über Digimon geredet. Ich finde es eine Schande, dass der Digimon-Manga nie komplett auf Deutsch erschienen ist. Es sind nur 9 Bände. Ich meine, was ist schon dabei? Gib ihm eine Chance. Gerade jetzt, wo der Hype wieder Ja, so da ist ja. wegen Digimon Adventure Tri, wo ja alle 6 Filme in die Kinos kamen und so weiter und so fort. Das wäre die Gelegenheit, da nochmal einen Versuch zu starten. Und man sieht auch, denke ich, an anderen Mangas wie Pokémon und Gans, wenn man dann nochmal es versucht, die nochmal rauszubringen, dass die dann auch erfolgreich sein können, wenn sie damals vielleicht nicht so erfolgreich waren. Und ja, bei anderen Serien wünsche ich mir das natürlich auch. Also gerade so, was man von RTL 2 natürlich alles kennt. Und auch natürlich die Animes. Also wo bleibt zum Beispiel Monster Rancher auf DVD? Oder Dr. Slump, was weiß ich. Also die fand ich auch alle gut, die Serien. Und finde das halt schade. Und das Publikum, denke ich, wird jedes Jahr größer, weil immer mehr jüngere Leute mit dazukommen und die Eltern ja nicht abspringen wirklich. Die haben ja immer noch gute Genau. Erinnerungen an Dinge, die sie noch kennen. Genau. Und einfach dafür habe ich diesen Kanal halt gemacht, wo ich dann schon auch auf neuere Veröffentlichungen eingehe. Aber das Hauptaugenmerk liegt halt wirklich so auf den RTL 2-Klassikern, was es damals eben alles so gab und was man eben natürlich auch davon so alles bekommen kann. Also ich stell dann auch mal, habe dann auch meine ganze Sailor Moon-Sammlung mal gezeigt, so die ganzen Mangas in beiden Auflagen. Jetzt demnächst kommt ja schon die dritte Auflage, die ultimative, die Eternal Edition. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, weil dann wirklich alle Farbseiten enthalten sein werden, auch in Farbe. Also bisher waren ja immer, war ja immer ein bestimmter Anteil von diesen ganzen Farbseiten in Schwarz-Weiß abgedruckt in den Manga-Bänden. Die waren ja nur in Farbe in dem Nakayoshi-Magazin damals in Japan. Nee, Eternal Edition wird alles, was in Farbe gemacht wurde, auch in Farbe sein. Okay. Und ja, 25 Euro pro Band ist natürlich viel, aber es werden dann insgesamt 10 Bände sein. Also die Short Stories sind da auch schon mit drinne und alle 18 beziehungsweise 12 Bände, je nachdem, welche Auflage man guckt. Also das ist dann da in 10 Bänden, immer 2 Bände sind immer ein Story Arc. Sailor V wurde auch in 2 Bänden als Eternal Edition neu gemacht. Gerade da bei Sailor V finde ich es auch nochmal besonders spannend, weil diese Farbseiten hat man ja in keinem von den Sailor Moon Artbooks jemals gesehen. Ich hätte dann eigentlich Und lieber ein Buch, wo nur die Farbseiten drin sind. nee, ich finde das schon, freue mich Ja. da schon sehr. Und dass sie die Übersetzung vor allen Dingen. Dass wir alles halt so schön im Hardcover, im Hochformat auch kriegen, genau. Also es wird, das wird so schön. Das, dann habe ich zum dritten Mal schon den Sailor Moon Manga, aber das ist es mir dann total wert. Aha. Okay, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Aha. Ja, also da will ich auf jeden Fall noch ein Video zu machen und dann werde ich da bei der Gelegenheit auch den Podcast hier erwähnen. Und es wird Dann haben wir auch, das schön also ich hätte untergebracht. auch Lust, über deinen Kanal und Videos zu reden, aber wir haben noch viel vor heute und haben schon viel geredet. Ja, Und ja, ja, ich gehe mal ja. davon aus, ich krieg dich auch mal wieder hier für eine andere Episode vors Mikrofon. Dann haben wir auch Sehr, Zeit für sehr, sehr sowas, gerne. weil dann die Einführung haben wir ja dann schon gemacht. Der Infinity Arc oder auch die dritte Staffel Infinity. Bei mir hat das nicht gleich. Ich weiß, Mugen Academy heißt die Unendlichkeit. Also Mugen Genau. ist Infinity Unendlichkeit. Und Mugen Gakuen, Mugen Academy. Das ist die dritte Staffel. Und ich Sailor liebe die Moon auch S im alten Anime. sehr. Und ich habe festgestellt, ich habe die wirklich seither die Anime nicht mehr gesehen. Ich Also habe. wer es nachvollziehen möchte, ich habe extra mir die Bände, die zu dem Arc gehören, rausgesucht. Das waren zumindest von der ganz alten Auflage Band 8 bis 10. Ich habe ziemlich oft, ich habe damals die Magazine zur Serie gekauft, wo pro Episode immer eine bebilderte Folge war. Und ich hatte ein paar VHS-Kassetten aus der dritten Staffel, aber ich habe schon lange keinen Videorekorder mehr, und wo ich die abspielen könnte. Und habe halt manchmal noch wirklich in den Magazinen geblättert und Erinnerungen aufgefrischt. Und ich habe leider nicht die deutsche Variante, ich habe die englische, die jetzt im Schnelldurchlauf gesehen. Und das nimmt schon noch etwas vom Vergnügen weg, aber es ist so schön. Und ich will mal ganz, ganz kurz die Handlung zusammenfassen. Und ich würde die Themen Manga, Seramu etc. nochmal kurz zurückstellen und sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Wenn wir Also viel Zeit erstmal haben, Sailor Moon S. ja, würde ich jetzt erstmal über den Anime reden, weil ich nicht weiß, wie lange wir brauchen werden. Ich habe eine Menge Notizen gemacht, aber eigentlich immer nur Ich über gar die keine, Szenen. aber. Ich habe die Szenen, die mir gefallen haben, notiert. Die Handlung selber ist eigentlich. Ich fasse mal ganz kurz in drei Sätzen zusammen. Es fängt damit an, dass Rey Visionen hat von Tod und Zerstörung. Dann tauchen neue Feinde auf. Die Diamonds, Kaori Knight am Anfang, Tomoe, Professor Tomoe. Und später nach der Hälfte der Staffel kommen die Witches Five. Die fünf. Wie heißt schon Witches Echt, Five war im das so Deutschen, erst so oder? nach der Hälfte? Also War das erst wenn nicht ein bisschen Kaori Knight früher? erledigt ist, so ungefähr nach der Hälfte, kommen die Witches Five. Am Anfang ist es immer Kaori Knight, die mit ihren Diamonds auftaucht und dann die Diamonds auch Ja, immer und dann war sofort im das, dann war Stich das halt lässt. sehr, sehr, sehr lange Eudial, dann noch sehr, Ja. sehr lange Mimet oder Mimete, je Ja. nach Version. Und dann die Genau, ganz letzten paar, schnell die die haben sie dann beiden um die innerhalb von anderen einer geworfen. Folge dann Ja, schnell eliminiert. verheizt. Und wir haben ganz gleich zu Anfang neue Sailor-Kriegerinnen. Uranus Ja. und Neptun. Und das. Auch beim neuen Sehen, es ist so spannend. Ich weiß ja, was rauskommt. Aber sie sind geheimnisvoll, sie halten sich raus aus den ganzen, was immer die Inner Senshi machen, sie halten sich raus und sie sind auch auf Konfrontationskurs. Sie wollen ihnen nicht helfen, sondern alle jagen hier die die Herzkristalle. Herzkristalle, genau. Es werden reine Herzen gesucht. Tomoe ist auf der Jagd nach reinen Herzen, die aus den Leuten von den Diamonds rausgeraubt werden. Und die Sailor-Kriegerinnen wollen das natürlich verhindern, dass hier die Leute wegen ihrer Herzen umgebracht werden. Und Uranus und Neptun sind eigentlich auf der Suche nach drei ganz besonderen Herzen. Das ist auch Tomoe. Es gibt drei Talismane, die in diesen Herzen sein sollen. Der Und Schwert, der Spiegel, nach der das Hälfte der Wappen. Staffel kriegen wir auch Chibiusa wieder. Und dieses Mal aber ist sie lustig. Dieses Mal, also die Genau. Chibiusa in der dritten Staffel ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Genau, das fand ich auch. Sie Also ist ich konnte sie nicht. auch in der zweiten Staffel nicht ausstehen, aber Sailor Chibi Moon ist natürlich episch. Ja, Mit und. ihrem Zuckerherzen, die Ja. immer mal so Ladehemmungen haben und dann doch und Und jedes, also sie haben es wirklich auch in so vielen, ich dachte nur, dass die nur ein, zweimal kommen, aber die kommen eigentlich jedes Mal, wenn Chibiusa da ist und jedes Mal eigentlich auch sehr gut. ja. Auch privat, sie kriegen sich in die Haare, Chibiusa und Usagi, es wird geeifersüchtelt, aber eigentlich ist es nicht so ein Terror, den Chibiusa macht, indem sie den Leuten alle möglichen Lügen aufhypnotisiert und alles, sondern es ist eigentlich ein Familienleben. Sie haben eine Geschwisterdynamik, sie haben eine Familiendynamik, es ist eigentlich sehr schön. Da Ich habe die möchte ich ganze gerade Zeit. einhaken. Ja. Und zwar möchte ich einfach mal darauf hinweisen, dass es eine der wenigen Staffeln ist, in denen Mamoru und Bunny wirklich auch mal ein Paar sind, die ganze Ja, Staffel. das habe ich auch weiter unten als Notiz. Es ist Ja. eben, sie haben schöne und gute Zeiten. Sie haben auch Folgen, wo einfach die Entscheidung, Mamoru älter zu machen, das beißt jetzt die Macher der Serie ganz schön in ihren Hintern. Weil Usagi mit dieser Altersdiskrepanz nicht so gut klarkommt, als sie merkt, ich bin eigentlich neben Mamoru sehr jung, sehr ungebildet, sehr unerfahren. Ich bin eigentlich, ich kann nicht mithalten. Er ist Meinst du schon jetzt die so Folge erwachsen und so. Das gibt's. mit diesem Amerikaner oder Nein, war es der gab so eine Priester? Folge, wo sie in seine Wohnung kommt und ihm Kekse bringen will und merkt, oh, hier sind lauter tolle Bücher und Mann, ich bin doch eigentlich ziemlich blöd und er ist so wahnsinnig intelligent und gebildet. Und dann hat sie einen Riesen, sagt sie, okay, ich muss jetzt alles lernen. Ich muss jetzt lernen, wie man ein Kimono trägt. Ich muss kochen. Ich muss was über Genetik lernen, über klassische Musik und so weiter. Und Michiro hilft ihr da weiter und alle ihre Freundinnen kriegen sofort die Vollkrise, weil sie sagen, jedes Mal, wenn wir dir was beibringen wollen, bist du nach 5 Minuten am Maulen und willst nichts machen. Und dieses Mal will sie es durchziehen, damit sie gut genug ist für Mamoru. Und diese Dynamik haben wir schon ein bisschen, wo man merkt, der Altersunterschied ist ein bisschen problematisch, dass es eher so aussieht, als ob sie auf einem Level ist mit Chibiusa. Aber wir haben auch schöne Familienszenen. Sie gehen zu einem Picknick, sie gehen in den Park, sie nehmen Hotaru mit, um irgendwas Schönes zu machen. Und es gibt einfach. Auch das gilt auch für die Inner Senshi. Man trifft sich bei Rei, um zu lernen. Das große Thema Ja, sind genau, eben das war natürlich die der Story-Arc, wo Prüfungen. die Ja, Prüfungen die anstanden für die Highschool-Prüfungen. Highschool. Die Und Japaner haben ja dieses Schulsystem, wo man tatsächlich für die Highschool, was ja bei uns so die gymnasiale Oberstufe ist, noch Aufnahmeprüfungen bestehen muss. Die Ja. können einem echt leid tun. Ja. Und das ist eine ziemlich Außer große Rei. Sache. Und Rei hatte das ja in ihrer Mädchenprivatschule schon angrenzend. Die hat ja nur so aus Sympathie eigentlich mitgelernt. ja, sie hat eine Schule, wo man wirklich von der ersten bis zur letzten Klasse bleibt man an dieser Schule, man macht keine Prüfungen. Und sie hat aber die Leute bei sich zum Lernen. Und alle müssen immer wieder Usagi und Minako. Minako hat auch überhaupt keinen Bock auf Schule. Und das hat mich eigentlich, als sie es zum ersten Mal gemacht haben, dachte ich mir, schade, eigentlich war doch Sailor wie immer so ehrgeizig und gerade raus und energisch. Aber sie haben dann eigentlich die Kurve sehr schnell gekriegt, weil Minako in der Staffel tatsächlich für alles Mögliche eine Menge Power hat. Und Schule sagt sie einfach, es interessiert mich nicht. Es ist so Ja, sie will ja eitel langweilig. werden. Ich schummel einfach bei den Tests und ich bin trotzdem nicht gut und es ist mir egal. Und das ist aber auch so wieder dieses sie zieht eigentlich mit voller Energie, zieht sie einfach durch. Wenn sie Schule nicht mag, zieht sie das eben auch mit voller Energie durch. Und das Sie ist will eben halt eitel schon. werden. Ja, und ich mag, da erkenne ich ein bisschen die Sailor wie Minako wieder. Genau. Die Oder ist da nicht gibt es so ja auch oberflächlich, diese wie die Leute ganz, denken, ja. ganz bezeichnende Folge, sage ich mal. Alle reinen Herzen von ihren Freundinnen wurden schon geraubt, nur ihres nicht. Ja, Und dann das. musste sie natürlich Blut spenden bis an den Rande des Sterbens, Ja. um dann mit herausgerissenem Herzkristall quasi noch vor dem Dämon wegzurennen. Das war wieder einer dieser Momente, wo ich einfach Minako genial fand, weil Aber sie einfach diese ja. Power hat. Sie ist halt die Einzige, wenn sie, auch in der vierten Staffel, ja, wenn sie irgendwie an die Wand getackert wird und ihr Traumspiegel wird rausgeholt, egal, dann macht sie das Ja. Ding halt kaputt und reißt sich los und ist halt immer noch die Sie Power-Senshi, hat sag ich zehnmal mehr Power als die meisten. Aber mal. die Folge hat für mich diesen Dealbreaker. Ich weiß nicht, wie, das habe ich auch in einer anderen Folge mal gesagt. Ich weiß nicht, wie es in Japan ist. Wenn du in Deutschland Blut spendest, ist die erste Frage, ob du 18 Jahre alt bist. Und die zweite Frage Ah, ist, ob du okay. mehr als 50 Kilogramm wiegst. Und aus der Nummer Ja. ist auf den ersten Blick, weil du musst, wenn du 500 Milliliter Blut geben willst, musst du 5 Liter schon mal haben. Und die hast du nur, wenn du 50 Kilogramm Körpergewicht hast. Ich Ja, weiß das hätte nicht, sie mit Sicherheit auch in Japan wie es nicht in Japan gedurft. gehandhabt wird, ob die Menge von Blut einfach geringer ist, ob man mit 400 Milliliter klarkommt und dann die Grenze bei vielleicht 45 Kilogramm ansetzt. Aber niemand kann einen Blick auf dieses winzige Kind werfen und sagen, ja, die hat bestimmt 50 Kilo. Die hat sie Aber das ist nicht. ja auch ein bisschen das Erschreckende und Furchteinflößende an Minako. Der kann man zutrauen, selbst wenn die keinen einzigen Tropfen Blut mehr im Leib hätte, würde die immer noch kämpfen wie eine Löwin, wenn es drauf ankommt. Ja, aber das ist so unwahrscheinlich, dass sie auch nur in Erwägung gezogen wird. Sie ist definitiv zu jung und zu klein, Ja. aber und auch diesen Blutverlust, den kann man auch nur mit Magie kompensieren. Es ist so ein, sie haben manchmal so Episoden, wie auch die Zahnarzt-Episode. Wir haben ein einziges Mal unsere Zähne nicht geputzt und schon ist der Mund voller Löcher. Das ist so dümmlich. Die Leute werden wirklich für, die Kinder werden so verblödet mit solchen Folgen. Das mag ich gar nicht. Ja, wobei das für mich nicht so rüberkam, sondern schon eher, dass es über mal längeren Zeitraum so ging und dass es jetzt einfach dann natürlich man in einer Folge dann nochmal schnell zeigen muss, wie ist es dazu gekommen. Und man ja wirklich so richtig schön gesehen hat, wie die Zähne oben und unten dann immer gelber wurden, irgendwann schwarz mit Löchern und dann war es dann ganz vorbei. Naja, das ist Ja. sowieso eine furchtbare Folge. Aber auch die Blutspendegeschichte, das ist sowas, das mag ich nicht. Ich mag wirklich, ich liebe die ganze, die Staffel hat fast nur Höhepunkte. Und sie hat ein, zwei Tiefpunkte, die haben einfach alle Staffeln. Und das finde ich für mich ist einer davon, dieses 14-jährige Mädchen geht mehrmals nacheinander an verschiedenen Stellen Blut spenden und jedes Mal kommt sie durch mit diesem, ich bin voll total 18 und wiege 50 Kilogramm oder mehr. Ja, aber die Folge war trotzdem sehr, sehr gut, alleine schon, Die weil es Charakter. ja auch die Folge ist, wo Ja. die Charaktere sich voreinander verwandeln. Und die Charakterepisoden sind alle eigentlich gut. Also ich mag die speziell jetzt nicht, aber wir haben für alle Also sie passt halt Charaktere. wirklich zu Minakos Charakter. Ja. Minako ist ja so Ja, es abgedreht, passt zu aber ihr, ja. Und ja. wir haben tolle Charakterepisoden. Wir haben Makoto, die in den Bergen Kampfsport trainiert. Das ist eine schöne Folge. Es gibt auch vorher eine Makoto-Folge, wo sie, das ist immer so Ja, wo sie dieses, so, Haruka ja, wo sie sagt, ich habe eigentlich nur kochen gelernt, weil ich ja nicht weiblich genug bin. Und Usagi sagt ihr, nee, du hast das echt nicht nötig, du bist total weiblich. Und dann, es sinkt tatsächlich mal durch ihren dicken Schädel ein, dass da was dran sein könnte. Weil Ich finde es. ich habe es am Anfang so verstanden, dass sie kocht, weil sie es möchte. Und nicht, weil sie denkt, sie muss. Und sie denkt, sie muss, das ist schon sehr, sehr schade. Ja, im Manga hat man ja so das Gefühl, die ist halt einfach so. Sie hat ja Ja. keine andere Wahl. Ihre Eltern sind ja bei einem Flugzeugunglück gestorben. Ich weiß gar nicht, ob es im Anime jemals gesagt wurde, ob sie ein Waisenkind ist oder ob sie noch Eltern hat. Das weiß ich gerade echt nicht mehr. Aber auf jeden Fall, sie hat ja eigentlich auch keine andere Wahl gehabt, als kochen zu lernen, weil sie war ja alleine. Was auch irgendwie unrealistisch ist, natürlich, Ich habe aber. keine Ahnung, was da die Hintergründe sind, aber man kann sich Ja. auch was kaufen. Es ist nicht so, dass man kochen muss, wenn man Single ist und sich der Aufwand für eine Person auch nicht unbedingt lohnt. Ja Aber gut, sie aber gerade in kocht. Japan habe ich letztens noch ein Video drüber gesehen, dass da das schon allein schon medial sehr beworben wird, dass man wirklich Ja. frisch kocht, dass man gesund ist und ja, Es ist so ein Ding, aber es ist auch ein mehr Ding, dass du an propagiert jeder wird. Ecke was kriegst. Nee, ich möchte sogar noch früher anfangen, wirklich mit Ja. dem Auftakt der Staffel, Okay. Also ich fand weil schon, ich. ich habe auch was zu sagen zuerst. Ich wollte eigentlich am liebsten nur über die erste Folge reden, aber die frühen Folgen sind echt alle gut. Also sag du, damit du auch mal. Nein, ich merke mir, was ich sagen wollte. Ich habe nämlich eine Notiz davon. Ja, also ich finde, jetzt muss ich mal gerade kurz nachdenken, bevor ich was Falsches sage. Okay, bei Staffel 4, die erste Folge, war es etwas in die Richtung gehend. Aber ja gut, Staffel 5, da war der Anfang ganz so ganz anders, passt überhaupt nicht dazu. Aber ich finde, es ist von allen Staffeln auch alleine schon die stärkste Auftaktfolge. Wir haben allein schon diese unfassbar starke, ich sag mal, Eröffnungssequenz, wo man eben diese Zukunftsvision sieht von Rey. Die Ja, dass die ganze Terminator-Sequenz. Welt untergehen wird, dass der Naja, Messias der Tokio Stille in dem Fall, auftaucht. aber das ist ja in Anime ist das die ganze Welt. Richtig. Wen interessiert schon, was Vor außerhalb von allem Tokio sterben passiert? die Innocenti in dieser Vision und das ist nicht Ja, schön. genau. Die werden zu Stein Das ist und brutal, zerbrechen. ja. Und dann sehen wir eben diese Gestalt mit der Sense und wissen, okay, irgendwas ganz, ganz Furchtbares steht bevor. Ja. Und gerade bei Rey weiß man ja auch, Rey ist ja auch dafür bekannt, dass sie in die Zukunft sehen kann, dass es jetzt nicht nur irgend so ein Traum oder irgend so eine Vision ist, sondern dass man das schon ernst nehmen muss. Ja. Und dann gibt es auch schon... Und, wolltest du noch was sagen? Ja, gerade Rey und ihre Visionen. Die erste Folge ist eigentlich eine Rey-Charakterfolge. Sie ist plötzlich sehr, sehr nett zu Usagi, als sie merkt, okay, ich sehe sie da und sterben vor meinem inneren Auge. Ich weiß es doch sehr zu schätzen und sie zeigt es jetzt auch. Und das hat für mich, obwohl ich liebe Rey sehr und ich mag, aber das hat den Zusammenhang. Dass jetzt ist sie super reizbar, auch später beim Lernen, weil sie dauernd vor ihrem inneren Auge furchtbare Dinge sieht, aber vielleicht war das vorher ja auch schon mal der Fall. Sie ist sehr reizbar, weil die Leute sie auch nicht gut, immer gut behandeln, aber sie ist vielleicht auch mal reizbar, weil sie jeden möglichen Scheiß sieht. Das muss ja nicht das Ende der Welt sein. Das können völlig belanglose Dinge sein, aber man sieht, das sind so intrusive Gedanken. Sie muss es sehen, sie kann es nicht sehen. Mhm. Es drängt sich ihr so auf. Da wäre ich auch gereizt. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die so Zukunftsträume haben, die dann wahr werden. Und intrusive Gedanken haben manche Leute auch einfach aus anderen Gründen. Es ist ein Problem. Ja, das ist nicht schön, wenn man sich da mal reinversetzt. Und sie muss. Aber sie hatte das immer schon. Sie hatte das ja immer schon, dass sie, wenn es drauf ankam, hat sie sich jederzeit für Bunny oder Usagi geopfert. Also das war ja auch schon am Ende von Staffel 1. Da hat sie ja so gekämpft, damit Sailor Moon am Leben bleibt als einzige noch. Ja. Das war ja schon sehr krass. Und jetzt wird es aber mal richtig ausdrücklich gesagt und gezeigt. Die beiden haben eine Szene zusammen. Hey Usagi, was willst du eigentlich später mal mit deinem Leben machen? Und dann reden sie drüber, was sie so tun wollen. Und Rey sagt ihr zum Schluss, du hast einfach viele Qualitäten, das ist doch okay, aber auch wenn du jetzt nicht gleich weißt, was du machen willst, aber du bist schon in Ordnung. Und Usagi erstmal, oh, Rey ist nett zu mir, was geht jetzt ab? Aber eigentlich mag sie es eben schon und weiß es auch zu schätzen. Und naja, dann haben wir in der ersten Folge auch Rey, der das Herz rausgerissen wird, das weiß ich selber jetzt gar nicht zu schätzen, das finde ich auch einen sehr heftigen Auftakt. Aber das zeigt... Gerade das fand ich ja gut. Da war ja... Also das war ja das, was mir so gefallen hat, was der 90er-Anime viel, viel besser macht. Ja. Ja, sehr effektiv. Und es ist auch nicht so rapey wie jetzt in der Folge 4, die das richtig genießen, den Leuten Schmerzen zuzufügen, sondern es ist einfach nur ein Monster und es ist fies und es greift die Leute an, aber es wird nicht so drin rumgebohrt, sondern es war so, als Zuschauer tut einem da wirklich das Herz weh und das soll es auch. Genau, das passt ja auch so. Herzen werden rausgerissen, das dem Zuschauer irgendwie auch. Teil von meinem Herzen auch in dem Moment. Man hätte es auch ganz anders machen können. Ja, man hätte auch irgendjemanden als Opfer auserkoren können für die ersten Folgen. Nein, sie haben sich gezielt Rey ausgesucht. Ja. Das war so richtig eine richtige Schweinerei. Ja. Und dann haben sie auch noch diesen emotionalen Rey-Usagi-Moment davor gehabt, der auch noch so schön dahin geführt hat. Sie geht quasi um die Ecke und zack, kommt da dieser Dämon, reißt ihr das Herz raus. Es wurde natürlich jugendfrei in Form von Herzkristallen dargestellt, aber jedem war ja klar, als Kind auch schon, was da eigentlich gerade passiert. Und wir hatten natürlich auch schon Gegner, die Energie abgesaugt haben. Das hätten natürlich auch die Opfer sterben können, wenn das so weitergegangen wäre. Aber das mit diesen reinen, dass auch noch reine Herzen sein müssen, also wirklich unschuldige Menschen, die keiner Fliege was zuleide tun, werden da angegriffen, gezielt, die Herzen rausgerissen. Das fand ich im Anime... im 90er-Anime schon sehr, sehr heftig und natürlich von Anfang an furchteinflößend vor allen Dingen. Und natürlich umso mehr, wenn man sich den Kampf in der Folge auch ansieht, wo ja wirklich jeder der Reihe nach ausgeschaltet wird. Die Inner Senshi kommen, wollen Rey helfen, zack, werden sie alle an den Baum gefesselt. Von Usagi wird sogar die Brosche zerstört, dass sie sich nie mehr verwandeln kann damit. Ja. Das war ja dann auch noch besonders krass. Und dann kommt Tuxedo Mask und die Katzen werden auch ganz schnell noch irgendwie ausgenockt. Und sie waren eigentlich da an dem Punkt. Die verbeißen sich noch in das Monster und werden dann weggeschleudert. Sie waren alle am Ende und konnten nur noch hilflos zusehen, wie Rey das Herz rausgerissen wird. Also heftiger geht's eigentlich nicht mehr. Wenn dann nicht Sailor Uranus und Neptun als Silhouetten aufgetaucht wären und den Tag gerettet haben, wären sie in der ersten Folge schon drecktot gewesen alle. Und das ist eine untypische Animation für die Attacke, aber es funktioniert für mich. Du meinst mit der Silhouette, wir sehen noch nicht, wie sie die Attacke aufbauen, sondern wir sehen nur die Wirkung. Wir sehen nur diese Feuer- und Wasserbälle, die hier auf das Monster zufliegen. Das Monster wird sofort geplättet. Man sieht also, das sind Welten, die Und dann zwischen fand ich diesen auch so Attacken diese, also liegen. ich liebe immer in Animes diese Folgen und Szenen, wo die Charaktere wirklich mal alle besiegt werden und man eine richtig bittere Niederlage einstecken muss. Weil auch dieser Epilog der Folge hat mich unheimlich gut gefallen, wo sie da eben standen und so ein bisschen rekapituliert haben, was ist da gerade eigentlich passiert. Und die Luna Ja. sagt dann noch so verhängnisvoll, ja, wir haben jetzt anscheinend Gegner, die es auf reine Herzen abgesehen haben, was ja an sich schon mega gruselig ist. Ja. Und sie haben ihnen nichts entgegenzusetzen. Das ist ja noch das Erschütternde dabei. Sie haben nichts, um diese Gegner zu stoppen und aufzuhalten. Das war das ernüchternde Fazit von Folge 1 von der dritten Staffel. Ja, das ist Also schon ein sehr guter Staffelauftakt. Ja. wer da nicht schon direkt dabei war, da weiß ich auch nicht. Also. Ja, und ich bin ein bisschen skeptisch. Also in den Serum-News, wenn sie dann alle plötzlich machtlos sind, nur damit die Bedrohung aufgebauscht wird, mag ich es nicht, aber hier passt das. Weil hier hat man das Muster nicht, dass in jeder, also da ist es noch nicht so eine Schablone geworden, dass in jeder Staffel die Gegner noch stärker sind und die neuen Power-Ups plötzlich wirkungslos sind und bla. Das kann man Ja. einfach nicht immer wieder bringen. Aber hier passt das noch sehr, sehr gut. Es Und hat einen Effekt. es ist, ja, und ich mag es auch. Eigentlich sind die Monster sind sehr, sehr klasse in der ganzen Staffel. Wir haben super Monster. Aber der Tomoe, so gruselig wie er ist, und die Kaori Knight haben wenig, wenig Screentime. Sie haben wenig Zeit. Man Vor allen Dingen ist weiß Dr. nicht viel über Tomoe sie, ja und auch das ist eher. mir eigentlich auch ganz recht. Dass die gar nicht so im Vordergrund stehen, was die eigentlich wollen. Sie Ja. spulen jedes Mal ihr Sprüchlein ab, wir brauchen die reinen Herzen, um den Gral zu finden. Mehr machen die nichts. Tomoe sieht anständig gruselig aus. Kaori Knight ist noch ein Wobei ganz Dr. anderes Tomoe ja Kapitel. eher Und Comic Relief ist. ja, Also in später. vielen Am Szenen. Anfang fand ich ihn schon sehr gruselig und später geben sie ihm eine Menge alberner Szenen. Aber ich mag es eigentlich, wenn er gruselig ist. Auch in den Muse, da kommen wir noch drauf. Es gibt trottelige Tomoes und es gibt sehr bedrohliche Tomoes. Und ich mag schon lieber, wenn man merkt, das ist schon jetzt die größere Nummer hier von den Feinden. Und das halten sie aber sehr, sehr flach, weil wir haben diesen Konflikt zwischen Uranus, Neptun und den anderen. Und dieser Konflikt nimmt viel mehr Raum ein und ist viel schöner animiert und auch viel wichtiger. Und es ist Uranus und Neptun auf dem Bildschirm, das finde ich besser, als den alten Tomoe zu sehen. Und das Wobei ich ist. aber da dazu sagen muss, ich finde, Dr. Tomoe spielt im 90er-Anime eine wesentlich größere Rolle als im Manga und auch in Sailor Moon Crystal. Und das finde ich auch gut so. Also jetzt nicht vielleicht so in der Anfangszeit der Staffel, aber gegen Ende hin kommt ja dann wirklich der liebende Vater raus. Und was die wirkliche Hintergrundgeschichte ist, dass er sich eben, dass er diesen Pakt mit dem Teufel nur eingegangen ist, um seine geliebte Tochter zu retten. Und man fühlt so mit diesem Charakter. Und ich finde es auch schön, auch wenn es später zu Kontinuitätsproblemen geführt hat, dass sie ihn nicht haben sterben lassen. Und er ist eben, weil Hotaro ist wahnsinnig wichtig. Ich habe hier überall, ich habe schon sehr früh geschrieben, wo bleibt Hotaro, wo bleibt Hotaro? Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, wie spät sie eigentlich erst kommt, weil für mich Ja, war sie im so ein Manga war sie von zentraler Anfang an Charakter. dabei. Ich war natürlich auch froh, dass Setsuna wiederkommt, weil ich liebe Setsuna. Aber Hotaro war Ja. wirklich das Ding in diesem. Auch die Autos, natürlich Uranus, Neptun liebe ich sehr. Aber den tiefsten Eindruck hat die Hotaro-Geschichte hinterlassen, weil die in dieser Staffel noch so anders gestrickt ist als in den späteren Staffeln. Und Professor Tomoe als Hotarus Vater bringt da schon eine wichtige Sache mit rein, weil er ist sehr lieb zu ihr. Und das ist. Ja. Und er ist sehr fies in jeder anderen Hinsicht. Aber mit Hotaro ist er immer sehr liebevoll. Also wenn ich Sailor Moon gewesen wäre, ich hätte, wenn ich den Mann so vor mir hätte kauern sehen, ich hätte wahrscheinlich auch gegeben. Weil das ist Ja. herzzerbrechend, also herzzerreißend Ja. gewesen, dieser Moment. Da Und kommen wir noch dazu. ja, Ja, ja, ich weil weiß. in der ersten Ich Hälfte wollte noch passiert sagen schon zu sehr Setsuna, viel. Ja. ich wollte noch sagen zu Ja. Setsuna, dass sie ja als Charakter nicht so schön gemacht und geschrieben wurde im Die 90er. einzige, die keine Charakterepisode hatte eigentlich. Sie hat mal eine Ja, also die haben Charakterszene sie von 2 Minuten und alle anderen kriegen Charakterszenen. Sailor Moon S hat so vieles besser als der Manga gemacht, hat so vieles richtig Ja. gemacht, aber Setsuna haben sie wirklich Ja. in den Sand. Und Setsuna ist sehr, sehr cool, finde ich, weil sie eigentlich in dieses menschliche Leben bis zum Anschlag lebt normalerweise. Und hier ist sie die kühle, zurückhaltende, von der man nicht viel weiß. Und wenn ich sie dann in Ja. ihrem Laborkittel sehe, dann bin ich schon immer. Das ist schon mal eine super. Sie ist. Na, wir haben immer die Diskussion, dass Setsuna sollte nicht die Erwachsene in der Gruppe sein. weil sie interessiert sich einen Scheiß für die Konsequenzen ihrer Handlungen. Sie kann Zeit reisen, sie muss sich nicht wirklich drum kümmern. Und sie ist ein Charakter, der viel aufzuholen hat, weil sie eben, man hat ihr Jahrtausende lang Dinge vorenthalten und jetzt kann sie sie kriegen und jetzt holt sie sich die auch. Und deswegen mag ich es lieber, wenn sie lustig ist, extreme Dinge tut. Im Manga kauft sie Alkohol für die Kids, die noch nicht alt genug sind und solche Dinge. Sie macht auch sehr viel, sie schlägt oft über die Stränge oder sie ist sehr intensiv, sie interessiert sich für Physik und dann macht sie das als Karriere und so. Das gefällt mir sehr gut, weil sie müsste nicht an die Uni, sie müsste das nicht studieren, sie könnte sich reinschummeln in alles, aber sie zieht es voll durch. Und das ist so schade, dass wir es von wenig von ihr sehen es ja im und Manga sie so immer war, nur die Mutterfigur ja schon, für Chibiusa darstellt. Das reicht. Dass sie ja schon nicht. Physik studiert hat, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo sie ja noch gar nicht wusste von ihrer Vergangenheit. Okay, das und war dass sie Fehlerplotte das hatte ich nicht mehr in da wird sie, ja. Da wird sie dann erst so erweckt mit der Zeit. Okay. Aber ich finde irgendwie das gerade lustig, wie du das sagst, weil das passt ja so zu diesen ich sag mal, Mädchen, Töchtern, die in so einem total restriktiven Haushalt aufwachsen und kaum werden sie dann flügge, dann eskalieren die total. Ja, Setsuna mag ich, die Leute sagen oft, das ist so tragisch, sie tut einem so leid und ich sehe eigentlich immer die Seite von ihr, die das hinter sich gelassen hat, die eben diese tragische Zeit und alleine und alles, das ist vorbei. Sie setzt ja auch viel auf eine Karte in der zweiten Staffel und sagt, ich wollte mit euch kämpfen und dafür gibt sie alles und geht jedes Mal. Aber das fehlt mir so in der 90er-Anime. Ja, warum hat Sailor Pluto diesen Staffel Moment da nicht ist das bekommen? Nicht mehr drin. Und sie ist trotzdem immer noch toll. Sie ist einfach sehr, sehr cool als Ergänzung zu Uranus und Neptun, weil Uranus und Neptun sind eben immer noch ein sehr besorgniserregendes Duo, aber mit Setsuna, mit Pluto dabei, wird das plötzlich ein Sailor-Team. Die beiden vielleicht alleine so sind zu extrem, aber mit Setsuna hat man den Eindruck, okay, doch, die wissen, was sie tun. Da war ich mir vorher nicht so sicher. Da kommt so ein bisschen die Wärme auch mit rein. Ja. So. Und sie sehen so toll aus zusammen. Ich musste mich immer beherrschen, dass ich nicht noch 1000 Screenshots gemacht habe. Und ich habe eine Setsuna-Stelle habe ich aufgeschrieben, weil es eine da gibt es diesen Blumenladen, der diese gefährlichen Blumen verkauft, die den Leuten das Herz rauben können. Und Setsuna ist total besorgt, dass die Schurken auf einmal so einen effektiven Plan haben. Und dann denke ich mir, ja, späte Genugtuung für Jedaito. Das ist so ein Jedaito-Plan. Und man sieht, okay, diese Dinge sind tatsächlich in der Tat sehr, sehr, das in einem so großen Maßstab aufzuziehen, ist sehr besorgniserregend. Und Setsuna ist eine, die diesen Maßstab auch gut einschätzen kann, während die Inners in der ersten Staffel da einfach noch nicht die Perspektive hatten. Und Setsuna sagt, okay, das macht mir aber doch Sorgen, dass die hier tausende von Leuten mit diesem Merch attackieren können auf einen Schlag. Und da ist mir, yes. Star Kingdom rehabilitiert. Okay, ich würde sagen, wir kommen vielleicht gerade mal auf Haruka mit Chiru. Die beiden sind ja so, werden ja ziemlich früh dann schon in der Staffel eingeführt. Und was ich hier halt interessant finde, sind so diese Gegensätze. Ich meine, klar, Ami und Usagi sind auch irgendwo das absolute Gegenteil voneinander, aber sie haben so eine Schnittmenge. Und das ist ja wirklich dieses, beide haben so ein gutes Herz, die würden keinen sterben lassen, die würden keine Kollateralschäden in Kauf nehmen. Und da kommt eben Haruka ins Spiel und das finde ich so interessant, wie dann diese Welten aufeinander prallen. Ja, diese teilweise schon gefühlskalt und rücksichtslos wirkende Haruka, die sagt, wir müssen Opfer in Kauf nehmen, anders geht es nicht, um die Erde zu retten. Und Bunny, die sich dem natürlich immer wieder entschieden dagegen stellt und sagt, nein, es geht auch ohne Opfer. Da mag ich die deutsche Synchro, weil die Sprecherin hat vielleicht nur versucht, die Stimme tiefer klingen zu lassen, aber was sie erreicht hat, ist, dass ihre Stimme sehr angespannt und gestresst klingt. Und das gibt Uranus diesen Unterton von, ich leide an dieser Entscheidung. Das ist vielleicht, ob das beabsichtigt war, weiß ich nicht, aber das hat mir immer gefallen, dass ihr das nicht leicht fällt, was sie da tut, kommt sofort raus. Das kommt auch in ihrer Charakter-Episode Ich fand übrigens lustig, wo wir gerade über die Synchronsprecherin reden, ich habe mir auch diese ganzen Sailor Moon German Interviews mit den ganzen Synchronsprechern und Sprecherinnen angeguckt und witzigerweise ausgerechnet die beiden, die ja wirklich eher so diese männlicheren Parts hatten, also hier Sailor Starfighter und Sailor Uranus, waren auch im Interview irgendwie etwas kalt und distanziert. Was irgendwie dann wieder so diesen Coolness-Effekt hatte, so, oh, sie haben sich selbst gesprochen, vom Charakter her. Das ist cool, ja. Ja, und Michiru ist schon eher weicher, also sie ist ja nicht ganz so, wirkt ja nicht ganz so hart, aber auch sie haben sich geschworen, sie haben diesen Entschluss gefasst, wenn jemand geopfert werden muss, und sie haben ja dann auch bewiesen später, selbst wenn sie diejenigen sind, die sich opfern müssen, dann machen sie das auch, wenn es eben notwendig ist. Und ich mag auch, dass sie nicht perfekt sind, weil es Fans gibt, die sagen, die beiden sind einfach die totale Perfektion. Ich habe das nie gesehen. Die sind sehr, sehr ehrgeizig und sehr getrieben. Und Uranus, also nicht Uranus, sondern Haruka sagt von sich selber, sie ist getrieben, weil sie eigentlich wegläuft. Sie weiß nicht, wovor sie wegläuft, aber sie hat immer das Gefühl, sie ist nicht schnell, um schnell zu sein. Sie ist schnell, weil sie vor irgendwas davonläuft. Und als sie Michiru findet, hört sie auf damit und lässt auch ihre Karriere als Rennfahrerin mehr oder weniger auslaufen, weil sie sagt, ich habe was anderes gefunden, ich kann aufhören wegzulaufen vor mir selber. Und deswegen habe ich das nie so empfunden, dass vor allem Harukas große Erfolge hier dazu dienen, um ein Statussymbol darzustellen. Bei Neptun schon eher, da hat man den Eindruck, vieles von dem, was sie tut, soll jetzt so ihr Status geben, dass sie malt und Musik spielt. Aber sie lebt auch Musik. Ich traue, also bei ihr habe ich den Eindruck, das ist wirklich ihr Ding. Ich Und denke, für beide auch ist es sie einfach gibt die es Leidenschaft. auf. Sie hat die Musikfolge, wo sie sagt, ja, ich habe viele Jahre lang, stundenlang geübt und dann eines Tages kommt merkt man, in meinem Leben sind andere Dinge wesentlich und ich werde nicht Berufsmusikerin werden. Und es fällt ihr nicht schwer. Man hat nicht den Eindruck, dass ihr das noch wehtut. Oh, da kann ich mich Sondern, gerade gar nicht mehr so dran erinnern, dass es genau so gesagt wurde. ja, das ist die Aber. Folge, wo Usagi unbedingt jetzt eine gebildete Dame werden will. Und dann trifft sie auf Michiru, die so eine tolle gebildete Dame ist und möchte von ihr das Musik beigebracht kriegen. Und Michiru sagt, ja, das kann man lernen, aber das heißt nicht, dass das, also für sie war es eben dann, obwohl sie ja jahrelang sehr viel dafür getan hat, was da doch nicht das, was sie in ihrem Leben tun wird. Und man hatte nicht den Eindruck, dass ihr das wehtut. Aber das Dann weiß ich überlege ich nicht, ob gerade, das weil. alle Fans genauso sehen, weil sie gibt schon nach wie vor Konzerte. Und sie ist immer Deswegen noch ja, also man sieht sie erfolgreich, ja auch in der fünften aber. Staffel noch Konzerte geben, und ich hätte eigentlich schon gedacht, dass ihre Zukunftsperspektive die ist, dass sie eben künstlerisch irgendwas macht. Entweder als Künstlerin, als Violinistin, Ja, irgendwie sowas. es gibt Aber auch die es kann natürlich Kunstschulfolge, sein. wo sie in manchen Versionen Kurse gibt und in anderen Versionen Kurse nimmt. Aber ich denke, es ist schon ein sehr großer Unterschied, ob du Profimusikerin bist und Vielleicht haben die Profi beiden einfach schon oder geahnt, ob du dass. das einfach nur auf einem hohen Niveau nebenberuflich machst. Vielleicht haben die beiden aber auch einfach geahnt, dass sie diesen Kampf nicht überleben werden. Das auch, ja, das haben sie. Dass sie vielleicht deshalb so, dass Ja. zumindest, ich würde nicht sagen, sie haben es aufgegeben, aber vielleicht haben sie es da auf Eis gelegt, weil sie wussten, die Mission ist wichtiger, und Ah, und diese vielleicht haben Mission sie es so rettet im die Gefühl Welt. Die gehabt. Welt zu retten war dann auch wichtiger. Ja. Vielleicht haben sie es von Anfang an im Gefühl gehabt, dass sie beiden, es war ja am Ende dann doch nicht so, dass sie sich opfern mussten, aber sie hatten ja nun Ja. eben die Talismane in sich. Wir kriegen auch eine Folge, wo ein Rückblick gegeben wird, wie sie sich getroffen haben. Was übrigens die Und einzige Folge ist, in der ein Daimon auftaucht, der so aussieht, wie die Daimons alle aussehen im Manga. ah ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe ja wie gesagt den Schnelldurchlauf gemacht. Ich habe ganz schön viele Diamonds auch nur ganz kurz angeschaut und dann Ja, also im weitergezappt. Manga sehen die ja auch sehr, sehr Und gruselig. Sind ja. ja nur so haarige Fleischklumpen Okay. mit riesigen Zähnen. Ja. Ja, und so einen haben wir in der Ah. Folge tatsächlich dann auch mal Aber gesehen. das ist eine. Nein, das ist nicht die Auto-Episode. Die Auto-Episode kommt vorher. Ja, aber da war der. Da war auch schon, als sie sich kennenlernen, ganz klar, ich habe dich gefunden, sagt Michiro. Und nicht, weil es eine andere Kriegerin ist, sondern das Die ist ja eine beiden haben irgendwie eine Fandebatte. tiefere Sind sie von Verbindung. Anfang an ein Paar? Es gibt auch viele Fans, die den Eindruck haben, sie werden erst im Lauf dieser Staffel ein Paar. Sie finden erst im Lauf der Staffel zusammen. Ich habe sie immer als Paar gesehen. Und ich Also hatte ich muss schon den sagen, Eindruck, sie während haben. man die Staffel guckt, kommt es einem schon so vor, dass sich das erst entwickelt. Aber wenn man dann hinterher das weiß und es dann nochmal guckt, dann ich meine, allein schon bei dem Flashback hat es ja schon ordentlich zwischen den beiden geknistert. Ich denke auch, es hat jede von ihnen hat sofort diese Gefühle gehabt, aber ab wann sich daraus eine tragfähige Beziehung entwickelt, das ist eben noch die andere Frage. Und interessant ist, möchte ich an der Stelle auch sagen, obwohl Haruka ja so ein bisschen den maskulineren Part hat in der Beziehung, ist sehr interessant, dass Neptun die erste von beiden war, die als Kriegerin aufgewacht ist. Und Haruka dann so mitgezogen hat. Und sie hat auch so eine sehr beschützende Rolle für Haruka und sagt, du musst das wirklich nicht tun, du musst nicht deine Träume aufgeben. Wenn du diesen Stift nimmst, sind viele Dinge in deinem Leben vorbei und ich will nicht, dass du das musst. Du sollst das wirklich nur tun, wenn du davon überzeugt bist. Und sie will sie von Anfang an beschützen. Ja. Aber sie ist auch immer die stabilere, finde ich, weil Haruka sich eben oft selbst Vorwürfe macht oder das Herz in sich zerrissen ist und Michiru zeigt das nicht so. Ja, das kann gut sein. Also Haruka ist sehr viel dramatisch, das sind ja beide super dramatisch. Und, naja gut, ich meine, die Umstände sind ja auch sehr dramatisch, das darf man nicht vergessen. Dann haben wir diese blöden Talismane. Ehrlich gesagt interessiert mich weder der Gral noch die Talismane. Ich fand es damals sehr spannend, als ich es geschaut habe. Und die Auflösung, dass eben die Talismane in Uranus, Neptun und Pluto stecken, die fand ich auch damals sehr überraschend und toll. Aber im Wesentlichen, es ist super dramatisch und danach geht das Leben weiter wie gehabt. Wir haben in der Mitte Heutzutage würde man sowas mit Season Finale nennen, also mit Staffelfinale. Und ich finde ihn geil. Danach? Ja. Ich finde ihn hässlich und ich finde auch keine gute Idee, ein religiöses Symbol zu wählen. Aber gut, die Talismane, die finde ich ehrlich gesagt viel, viel interessanter. Weil ja Uranus, Neptun und Pluto sie später als Waffe verwenden. Gral hin ich oder mag her. Auch den. Und, ich mag auch den Gral. Ja. Also ich fand den Heiligen Gral. Ich fand diese Idee schon cool. Also dass diese drei reinen Herzen. Im Manga war es ja zum Beispiel so, die Talismane waren einfach von Anfang an da. Ja. Die gehörten einfach so zum Equipment von diesen drei Sailor-Kriegerinnen. Ja. Wie es im 90er-Anime tatsächlich auch bei Setsuna bzw. Sailor Pluto ist, was ich aber irgendwie doof. Also ich fand, das hat so ein bisschen für mich kaputt gemacht, dass sie dann einfach so um die Ecke kamen und ja, hier habe ich auch noch so ein Talisman und extrahier mal. Oder trenne mal die Talismane von Uranus und Neptun von ihren reinen Herzen, damit sie weiterleben können. Wir kriegen ja die Magie sowieso nie wirklich erklärt. Aber wie kommt das jetzt? Man kann den Talisman einfach verwenden und dann haben sie ihn wieder? Oder was? Ich habe das auch nicht ganz gerafft. Aber also die Talismane wurden von den Herzkristallen losgelöst. Und dann sind ja die Herzkristalle wieder zurückgekommen in Haruka und Michiru eben. Und die Talismane sind ihnen halt als Waffen geblieben. Und dass sie eben sterben im Kampf um diese Talismane, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Diese Erinnerung fällt sich auch sehr ein. Das ist auch eins der Dinge, die man nicht vergisst aus dieser Staffel. Es ist meine absolute Lieblingsfolge von allen 200. Und ich finde, sie sticht auch sehr heraus von allen. Ja. Das ist, ich habe es hier gerade im Episodenguide, Folge 110, die Talismane. Diese ganze Episode hat ein ganz anderes Feeling, eine ganz andere Atmosphäre als alle anderen Episoden. Von Anfang an. Das ist die einzige, die ich übersprungen habe bei meinem Schnelldurchlauf, weil das wollte ich mir nicht antun. Da war ich emotional nicht bereit. Weil ich wusste, dann muss ich Pause machen, dann bin ich erstmal fertig. Von Anfang an diese Atmosphäre, wir haben diesen grauen Himmel auch die und Optik. Irgendwie ist es regnerisch und Haruka und Michiru stehen sehr im Vordergrund. Das ist ja auch diese, ich sag mal, berühmte Szene, wo sie die Finger so ineinander haken. Ja. Und man weiß einfach schon am Anfang der Folge, irgendwas ist im Busch, irgendwas wird passieren. Und dann kommt ja eben das Eugeal, sie herzitiert, hier, ich habe die Talismane. Und sie kommen da an und erfahren, sie sind die, die die Talismane in sich tragen. Mhm. Dann kommt ja diese regelrechte Hinrichtung von Sailor Neptun. Also die wird ja da mit Pfeilen beschossen ohne Ende, was auch schon sehr brutal war. Und eben darin mündet, dass ihr der Herzkristall ganz rausgerissen wird und Sailor Uranus, statt eben Michiru zu retten, schießt sich selbst in die Brust. Und Ende. Und dann kommen Sailor Moon und die anderen angerannt und können nur noch zusehen, was da gerade passiert ist. Eigentlich. Mhm. Also, das ist wirklich eine Folge, die sehr heraussticht. Ja. Einfach, weil sie wesentlich düsterer und wesentlich dramatischer noch ist als der ganze Rest. Es gibt ja auch viele leichtherzige Folgen in der S-Staffel. Ja, haben wir. Aber die sticht halt wirklich heraus. Aus allen Ja. 200 Folgen. Wie Und so ein das bunter Einzige, Hund. was mich damit versöhnt, ist, wie gut alle Sachen sind, die danach passieren. Ja, in Folge 111, der Heilige Gral, wird es ja dann alles auch sehr versöhnlich, sage ich mal, aufgelöst. Und dann fand ich auch sehr schön, da fing es ja auch schon wieder direkt lustig an, wo sie da alle in diesem Kaugummi-See da festkleben. Und Sailor Moon muss ja den Heiligen Gral holen und springt dann eben von Kopf zu Kopf von ihren Gefährtinnen. Und hinterher, da, in der Folge ist Sailor Moon auch mal richtig stark, muss man auch mal sagen. Wo sie ja sonst immer der dumme Tollpatsch ist, der ohne Freundin nichts hinbekommt. Ich finde Ich sie in finde den dieses. Kampfszenen in der Staffel aber generell gut. Sie macht Ja, viele sehr coole Sachen. ich finde die Szene, also ich liebe die Szene, wo Eugeal alle in diesem Feuer gefangen lässt, gefangen Ja. hält, als der Gral dann wirklich Ja. erscheint durch die drei Talismane und Sailor Moon brecht durch die Flammen durch, so scheiß auf alles, Ja. knockt Eugeal mit dem Ellbogen Und noch so ein bisschen weg und dann springt sie hoch, schnappt sich den Gral und rettet den Tag. was ich an Eugeal mag, ist eben schon, sie geht voll aufs Ganze. Sie hat diese sehr direkten, heftigen Attacken und die brutalen Methode. Aber das passt zu ihr. Es gibt einfach kein Getue. Bei Ideal geht sie durch Wände, wenn es sein muss. Und das passt alles. Ja. Und ich war auch erstaunt, wie lange wir sie haben. Wir haben fast die ganze Zeit Ideal. Ja, in allen Folgen ist auch die Animation schön. Die sehen einfach alle so schön aus. Also der gesamte Showrunner in der Staffel war Ikuhara. Ich habe es aufgeschrieben. Stimmt das auch? Ja, Keine Kunihiko Ahnung. Ikuhara. Der hat auch früher schon schöne Folgen gemacht. Und das scheint der Serie hier sehr gut zu tun. Also ich mochte wirklich, wie schön sie alle aussehen. Ich Gut, das mochte. Einzige, was natürlich ein bisschen blöd ist, dass die Kostüme von Zähler Uranus und Neptun teilweise schon fast schwarz aussehen. Das war halt einfach damals von der Ja, Farbgebung echt, her ist mir nicht nicht anders. Und so. aufgefallen, okay. Ja, also bei Zähler Uranus mehr als bei Zähler Neptun, das haben sie mit den Farben natürlich in Zähler und Crystal viel, viel schöner hinbekommen. Okay, ja, es ist sehr dunkel und das sind verschiedene Blautöne. Da hätte ich vielleicht auch lieber noch mehr Abwechslung gehabt. Aber Ja, so was wie es sie. ist, ist es auch, dass dieses Regenbogenschema durchbrochen wird, das man sonst vielleicht hätte. Das ist eigentlich auch okay. Dadurch hat es eine Eigenständigkeit. Also ich mache sehr viele Dinge in verschiedenen Nanarbeitstechniken und das Farbschema der Sailor Senshi zu nehmen, ist immer ein bisschen schwierig. Sobald du die Autos dazu nimmst, musst du sehr interessante Designs haben, damit das noch geht, damit das noch gut aussieht. Nicht alles sieht. Also wenn du nur mit den Farben der Senshi arbeitest, ich habe auch schon Winterdeko gemacht, indem ich da Bäumchen gemacht habe mit den Sailor Senshi-Farben und so. Das sieht nicht immer gut aus, wenn man nicht sehr viel Weiß dabei hat. Man muss es mit sehr viel Weiß machen, damit die Farben eigentlich schön zusammenspielen. Aber dann tut's eigentlich. Also ich, ja, es kann nicht alles ein Aquarell von Naoko Takeuchi sein. Da funktioniert es natürlich auch. Ja, also bei den Filler-Folgen, also ich finde einfach ab Staffel 4 waren immer mehr Folgen dabei, die haben nicht wirklich Spaß gemacht zu gucken. Da hat man schon manchmal Folgen wirklich ausgesessen. Konnte sich eigentlich nicht weniger um die Characters of the Day scheren. Die Ja. waren einem dann immer egaler und das fand ich halt in der dritten Staffel noch nicht so. Ja, die vierte Staffel hat die meisten Probleme in der ganzen Geschichte und Definitiv. es gibt Aber auch so die. Fantheorien und Erklärungen, die sagen, die ganze vierte Staffel war sowieso nur ein Traum und das erklärt eigentlich alle Dinge, die Warum sie so da schlecht inkonsistent war. sind, aber es ist trotzdem keine gute. Aber wir reden jetzt über die richtig guten Dinge und das ist die dritte Staffel. Ja, also ich mag halt einfach diese Dynamik zwischen den Charakteren, zwischen den Freundinnen. Ja. Ja, alleine wenn ich an die Folge Wer ist Haruka denke, das war ja auch mega lustig, wie Usagi und Minako sich dann so gebettelt haben, darum, wer kriegt Haruka, wo sie ja noch dachten, es wäre ein Junge. Ja. Bis am Ende rauskam, oh, es ist ein Mädchen und das geht gar nicht. Und Minako immer, du hast eigentlich schon einen Freund. Und dann sage ich, ja, scheiße. Das stimmt eigentlich. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, diese Haruka Nee. eine ganze Episode lang nachzulaufen und zu sehen. Das ist auch schön. In dieser Folge, wenn wir gerade bei der Ästhetik sind, hier haben wir die Aquarelle. Wir haben immer wieder, wenn es ganz romantisch wird, plötzlich Aquarellbilder. Meistens ist es so eine Art Usagi-Vision. Usagi schaut was an, was sie toll finden, dann wird es ganz zart gezeichnet. Für Haruka haben wir das auch, und zwar, wenn Haruka ein Auto anschaut. Dann haben wir Pastelltöne und dann wird Haruka innerlich ganz weich. Und noch nicht mal, wenn sie Chiro anschaut, nein, das Auto in ihrer Autofolge, wo sie ihr nachlaufen, da kriegt sie das große Aquarell-Feeling. Ich finde das auch so herrlich, wie sie da in der Spielhalle da ganz verbissen dieses Rennspiel spielen. Mhm. Ich glaube, war das nicht so, dass Bunny sogar ziemlich schnell irgendwie die Reifen durchgedreht sind und sie ziemlich schnell Game Over hatte und Miyako hat aber noch ganz schön lange durchgehalten, gegen Haruka aber auch natürlich keine Chance gehabt, obwohl es nur ein Game war. Haruka hat das hat alles in Grund und Boden gefahren. Interessant ist, dass auch Chibiusa sich in dieser Spielhalle einmal mit Hotaru rumtreibt und. Ach echt? Also man merkt, dass es echt jetzt, also bei Sailor V war diese Spielhalle noch so ein Ding, wenn du da als Mädchen reingegangen bist, dann hat Minako musste sich Dinge anhören. Und ich glaube, dass jetzt. Und die ganzen Nerds sind dir hinterhergelaufen, fanden sie dann toll. Ja, die ganzen Nerds haben erstmal Minakos Schuh ins Gesicht gekriegt. Echt? Da gibt es einen, der sagt, ich glaube nicht, dass du ein Mädchen bist. Kein Mädchen könnte so gut spielen. Und dann lupft er ihren Rock hoch und dann kriegt er prompt einen Fußtritt ins Gesicht. Und Artemis sagt, bist du wahnsinnig? Ich glaube, du hast ihn umgebracht. Und Minako bloß, Ja, war ja auch richtig. Verdient. Und nachdem Minako sich da ein paar Mal gezeigt hat, war das plötzlich ein wirklich schöner Ort, um als Mädchen hinzugehen. Weil ich glaube, sie hat alle diese Katastrophentypen rausgetrieben. Und jetzt ist ja auch Motoki da, der sorgt vielleicht auch dafür, dass das ein bisschen zivilisierter abläuft. Aber es ist wirklich wo kleine Kinder und Scharen von Mädchen können da reingehen und müssen sich kein dummes Gamer-Gewäsch anhören. War Motoki in Sailor V-Manga noch nicht da? War Motoki da noch nicht da? Ich weiß nicht, ob die Szene. Ich glaube, die war schon im Crown. Weil ich ein Fan irgendwo in einem. War es die Fantheorie, dass Minako diese Arcade hier zivilisiert hat mit ein paar gut gezielten Sailor V-Kicks? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre Crown gewesen. Kann da auch eine andere Arcade gewesen sein. Aber man sieht so die Entwicklung. Am Anfang ist das einfach noch ein Ding, nicht? Warum gehst du in der ersten beiden Folgen heißt es auch, ja, aber Usagi, du solltest dich nicht in Spielarkaden rumtreiben, du solltest nach Hause gehen und lernen. Und inzwischen ist das einfach normal, dass sie da immer hingehen. Ja. Da haben sie, glaube ich, ihre Eltern schon zermürbt oder generell haben sie gemerkt, okay. Was mir auch gerade so auffällt, wenn ich hier so meinen Episodenguide, den ich hier habe, so durchscrolle. Das, was halt auch sehr schön ist an der Staffel, dass sie kaum diese Characters of the Day eigentlich hatten, sondern dann schon auch mit den Charakteren teilweise gearbeitet haben, die schon da waren, wie eben Unazuki. Von Umino und Naro gab es nochmal eine schöne Folge, wo die beiden ja da an diesem Liebeswettbewerb da teilgenommen haben. Und was ich ja auch gerade gesehen habe mit Yuichiro, das wurde nochmal aufgegriffen, was total lustig ist, weil ich hatte irgendwie immer im Kopf, weil Yuichiro nach dieser Folge kaum noch vorkam, dass er am Ende wirklich wegen seiner Eifersucht auf Rei und Haruka weggefahren wäre am Ende der Folge. Aber als ich mir die nochmal angeguckt habe, war das gar nicht so. Der ist da geblieben. Er überlegt sich das nochmal anders. Ja, das hatte ich aber irgendwie total anders auf dem Schirm. Das war als Fun Fact. Aber dass sie halt wirklich mit den Charakteren gearbeitet haben, die schon etabliert waren und weniger diese Characters of the Day hatten einfach. Wir hatten eine gute Mischung. Wir haben ein paar interessante Charaktere dazugekriegt, vor allem viele Musiker und Schauspieler, als Mimet dann dazu kam. Oder aber zu Tomo, wo die Anspielung auf Mimet überhaupt nicht. Und dann habe ich diese eine Folge jetzt beim Schnelldurchlauf gesehen, an die habe ich mich nicht mehr erinnert. Mimet und Minako freunden sich an. Weil ich hatte schon mich gefragt, ob die Witches ein bisschen das Gegenstück zu den Inners sind. Und ich dachte wahrscheinlich doch nicht. Aber also im Manga zumindest ist es ja schon so, dass im Endkampf, warum auch immer die Witches immer wieder auftauchen, obwohl sie eigentlich schon eliminiert wurden, das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht war es nur eine Illusion, keine Ahnung. Aber da war es ja schon so, dass jede so ihren Counterpart hatte. Das ist auch klar, in Seramiu so. Dass die zum Beispiel sogar bei Ami und Vilui. Ja. Genau. Und bei Telulu und Jupiter war es nicht so klar. Aber Ja, bei Mimet überhaupt und nicht. Venus kam es schon im 90er-Anime auch. Weil beide waren ja so versessen auf Schauspieler und Idol werden und so. Die Ja. waren sich ja schon recht Und das ähnlich. fand ich eine schöne Episode, weil hier sehen wir, Mimet ist nicht gut weggekommen in den Folgen davor, weil sie einfach nur, sie hat gefangirlt über jeden und dann hat sie den angegriffen, damit sie mit dem Zeit verbringen konnte und das war alles ein bisschen chaotisch und diese eine Folge war richtig gut, wo sie zusammen mit Minako sich um eine Rolle bewirbt und sie gehen ans Vorsprechen. Das Vorsprechen ist absolut furchtbar. Sie müssen im Badeanzug vor einer Jury stehen und der Regisseur sagt, würdest du eigentlich, oder der Produzent sagt, würdest dir was ausmachen, mit dem Produzenten mal essen zu gehen? Weil Ja. Also es ist so richtig fragwürdig. das habe ich total verdrängt. Es ist auch fragwürdig, weil Mimet gewinnt die Zuschauerabstimmung. Man muss 80% der Zuschauer müssen für eine Schauspielerin stimmen, damit sie dieses Casting gewinnt. Und Mimet gewinnt und dann plötzlich werden ihr wieder Punkte weggenommen. Das heißt, ah, sorry, wir haben uns geirrt, wo du weißt, okay, der Produzent hat sich eingemischt und hat ihr diese Punkte weggenommen, weil sie nicht mit ihm essen geht oder warum auch immer. Sie wollen Mimet nicht. Mimet kann ehrlich gesagt auch nichts auf der Bühne. Gerade noch zu der Folge. Ich finde es sehr schön, dass Minako hier verliert und dass es aber in Staffel 5 nochmal aufgegriffen wurde. Dieses Motiv, da hat sie ja auch bei so einem Ja. Wettbewerb, bei so einem Casting mitgemacht und Ja. da hat sie ja, glaube ich, sogar gewonnen und hat aber absichtlich darauf verzichtet, ihren Preis anzunehmen oder diese Schauspielerrolle oder was es war, weil sie ja erst noch ihre Mission erfüllen musste. Mir hat Das fand das ich ja sehr auch schön. gefallen. Als sie verloren hat, hat sie keine Krise gekriegt, sondern gesagt, okay, dafür bin ich hier wenigstens mal auf der gleichen Bühne gestanden wie mein Star. Es ist okay, es kommen ja noch mehr Castings und ich gönne es eigentlich auch Mimet. Die zwei haben ja wirklich eine kleine Freundschaft geschlossen und haben sich gegenseitig hier unterstützt. Es war kein Konkurrenzkampf und kein, ich muss jetzt die andere fertig machen, damit ich die Rolle kriege, sondern beide haben sich richtig verstanden, weil sie auf der gleichen Wellenlänge waren. Und Minako, als sie verloren hat, hat das gut weggesteckt. Das fand ich klasse. Das Eben war. dann ein paar Staffeln später ihre nächste Chance ergriffen. Ja. Aber was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ich habe dieses Sailor Venus Fanbook und ich glaube, da wurde sogar hinten erwähnt, dass Mimet die Gegnerin war, die Venus am meisten gefürchtet hat. Meine ich mich zu erinnern? Ist Okay. mir gerade so eingefallen. Naja, als sich herausgestellt hat, das ist jetzt doch eine von den Bösen, musste Ja, sie vielleicht eine deshalb. Freundin bekämpfen in dem Moment. Das kann sein. Jemanden, in dem sie sich vielleicht auch selber wieder sieht. Definitiv. Ja, also das ist, Die hatte auch wir noch werden heute diese. nicht zeitlich dazu kommen, die anderen Medien zu machen, aber in den neuen Seramu, A Nouveau Voyage, ist sehr, sehr schön, wo die Five Witches, jede von ihnen nimmt eine Sailor Senshi aus der Gruppe raus, weil da gehen die alle Senshi gehen zur Mugen Academy und machen eine Aufnahmeprüfung. Und vier von ihnen werden super genommen, nämlich die anderen vier, Ines und Usagi, hat keine Chance, wird nach Hause geschickt. Natürlich. Super beleidigt. Aber die anderen vier werden jeweils von einer von den Witches unter ihre Fittiche genommen. Makoto, weil sie Botanik macht und Minako wegen ihrer künstlerischen Begeisterung und ihren Talenten und. Jede hat so ein Ding. Und Ami wegen ihrer Mathe-Geschichte und was war? Rehwegen Bei Politik. Minako wegen künstlerischen Sachen. Ja, Minako war doch eher so die sportliche. Arztdepartment. Nein, wegen Singen und Tanzen. Und Re für Politik geht in die Ach so, Gesellschaftswissenschaften. dann darstellendes Spiel Ja, eher. Ah ja, okay. Gesellschaftswissenschaften für Re fand ich auch sehr gut, weil sie ja eigentlich, ihr Vater ist Politiker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dasselbe machen will. Aber dass sie in der, oder geht sie in die Geisteswissenschaften wegen der Religion? Ich glaube, Also wegen die Religion. 90er-Anime-Reihe in der Politik, das wäre auf jeden Fall Ja. lustig. Naja, aber jedenfalls, das hat total von. Erstens war es eine super witzige Szene und man hat auch das. Im Anime wird nur Ami von einer der Witches beiseite genommen und dann Genau, weggebracht und dann ja. angegriffen. Und das machen sie im Mew mit allen und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann siehst du eben auch, welche von den Witches welche Spezialität hat und warum die gut zusammenpassen. Und dann ist Usagi die, die alle rettet, weil sie in diesem Mugen nicht wirklich drin ist, sondern sich nur so an den Rändern rumtreibt und dann merkt, okay, hier stimmt was nicht und sich verwandelt. Und dann sind sie alle total fertig, die Witches. Wo kommen die jetzt her? Und dass sie praktisch die erfolgversprechendste Kandidatin wieder nach Hause geschickt haben. Für das reine Herz. Ja, das stimmt. Kommt Ja, davon. genau. Ja, aber außer Essen und Ja, Schlafen konnte Usagi auch nicht viel vorweisen bei dieser Aufnahmeprüfung. was ich schön fand, auch, dass so neue Eigenschaften oder die bisher noch nicht so gezeigt wurden, von eigentlich allen Inner Senshis auch in der dritten Staffel zu sehen waren. Wie bei Ami zum Beispiel die Begeisterung fürs Schwimmen hatten wir, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Nein. Und war auch gleichzeitig eine schöne Gelegenheit, ihr mal ein Wettschwimmen mit Chiru zu ermöglichen. Haben Sie das Dann. eigentlich später wieder aufgegriffen? Weil Ami hat viele so Ein-Episoden-Hobbys. Das stimmt Schach und allerdings auch. Schwimmen und später Musik sind Dinge, die nur in. Also kommt das Schwimmen wieder? Weil Schach und Ich Musik kommt nicht meine, wieder. die hatten zwar so diese typischen Strandepisoden, aber da hat man sie jetzt auch nicht Ah. unbedingt dann so mit großer Begeisterung schwimmen gesehen. Also ich Aber weiß es, ich weiß auf jeden in der Fall, dass es Fanfiction Kanon lassen ist. sie oft schwimmen, weil das ist natürlich Ja, weil sinnvoll. es kommt ja auch im Manga. Es gibt ja auch Artworks mit Ami, die schwimmt von Ja, Otakeuchi. genau. Also das war schon Kanon eigentlich. Das Oder passt. bei Minako, dass sie eben Volleyball spielt oder in der Volleyball-AG war oder immer noch ist, keine Ahnung. Gab es ja auch eine sehr schöne Folge, die auch so ein Die ist bisschen sehr, sehr schön. Anspielungen hatte auf Mila Superstar. Da haben sie auch extra Echt? ihren, Okay. ja, der eine Junge hieß dann auch extra zu Tomu, wie ja auch Milas Freund in der Serie. Ah, Und da da, musste sie ja das ist sein, auch völlig an mir vorbeigegangen, weil ich die Serie nicht kenne. da Mila musste sie ja auch Superstar. sein Herzkristall retten, Ja. indem sie Volleyball mit dem Ja. Herzkristall gespielt hat. Das war schon, und da war, man hat auch mal wieder den Mondstein gesehen von Sailor Moon. Das ist ja auch immer eine totale Rarität gewesen nach der ersten Staffel, das weiß ich auch noch. Ich Ich mochte mochte das das Ende, Ende, weil weil ja, ja, sie sie schwärmt schwärmt für für diesen diesen Typ Typ und und dann dann stellt stellt sich sich raus, raus, der der ist ist schon schon vergeben. vergeben. Und Und an der Folge mochte ich zwei Dinge. Das eine war, dass Minako sich mal sehr realistisch damit auseinandersetzt, dass sie hier eigentlich, sie will Sport machen, sie will mit ihrem Typ ausgehen und dann hat sie andererseits aber den Sailor-Job. Und das eine für das andere aufzugeben, fällt ihr schwer. Und dann trifft sie auf Haruka und fragt einen ganzen Haufen kryptische Fragen und Haruka kommt aber auf den Punkt und sagt, ja, ich wollte Rennfahrerin werden und das, was ich jetzt mache, das ist aber viel mehr ich. So bin ich. Und dann fällt es mir nicht so schwer, nicht mehr die Rennfahrerkarriere als Nummer eins zu haben, weil so wie ich jetzt bin, bin ich viel näher an mir selber dran. Und zwischen den Zeilen ist das natürlich für uns, die wir wissen, okay, ich bin wie ich bin, vielleicht auch einfach das Bekenntnis, ich bin jetzt mit einem Mädchen zusammen und für mich ist das richtig. Das kann man so auf jeden Fall lesen, würde ich sagen. Weil, aber es ist auch für Minako eben wichtig zu sehen, wie sehr mit sich im Reinen in dem Moment Haruka damit ist, dass sie ihre Karriere aufgegeben hat und dass sie sagt, das, was ich jetzt mache, ist doch viel besser. Und das Und ist was ich jetzt. auch interessant finde, ist, dass zu Tomu, dass es am Ende gehintet wird, dass er weiß, dass, oder Ja, dass das ist die andere bemerkt Stelle, hat, die dass ich super Minako fand. Sailor Venus Er ist. hat sie erkannt und dann sagt er nachher so, hey Minako, wenn du mal zufällig Sailor Venus sehen solltest, könntest du ihr von ihr ausrichten, dass ich mich bedanke, dass sie mich gerettet hat? Hint, hint, wink, wink. Ja, Und und das war dann auch mal das so schön. ist, Das hat ihn von den ja. anderen Characters of the Day auch sehr schön abgehoben. Ja. Weil er mehr in Erinnerung geblieben ist auch Ja. einfach. Also er hat das super gehandhabt und sie hat das auch. Sie war in dem Moment eben auch über ihn weg und dass er. Das hat ihr was gegeben, dass er ihr Geheimnis lässt und damit lebt und ihr noch einen lieben Gruß sagt. Und sie sagt, klar, das richte ich ihr aus, falls ich sie sehe. Und es gibt immer so dieses, wo Kaito Ace ihr prophezeit hat, du wirst nie Liebe finden wegen deiner Ja, Bestimmung. Und das war das hat hart. an ihr genagt. Und dass sie jetzt irgendwo. Merkt man, sie kann sie selber sein, ohne deswegen einem Jungen hinterherzulaufen. Ich finde, das ist eine gute Auflösung, zu sagen, das muss man ja nicht haben, wenn man kann auch andere Dinge haben. Und Ich glaube, Minako mit ihrem starken Willen könnte sie im Prinzip alles erreichen, was sie sich von. ja, und einen zu haben, der damit klarkommt, dass sie eben, dass er nicht die Nummer eins ist, sondern dass immer noch ihre Bestimmung als Sailor-Kriegerin die Nummer eins ist, so einen kann man finden. Aber ich meine, Leute heiraten auch Feuerwehrmänner und müssen klarkommen, dass sie in jeder Tag und Nachtzeit ihr Leben riskieren. Das Ich könnte mir bei funktioniert dann Minako auch auch. irgendwie vorstellen, dass sie tatsächlich dann irgendwann beruflich Polizistin wird und gar nicht so eitel. Dass sie es vielleicht irgendwann aufgibt und Ja, also ja. Sie war ja als Sailor-V quasi schon im Polizeidienst. Also ich denke auch Minako und plus Karriere, das haut total hin, was immer sie sich vornimmt. Und ich mag auch gar nicht so sehr diese Idol-Karriere, die sie da machen möchte, weil das Idol-Business ist einfach keine schöne Sache für. In PGSM haben wir ja gesehen, wie das dann wäre, Ja. Minako als Idol. Da wurde Da es ja auch mal umgesetzt. finde ich, ja, da haben sie es noch einigermaßen gut gemacht, finde ich. Weil Minako hat ihre Karriere im Griff und nicht umgekehrt. Habe ich immer den Eindruck in PGSM. Und das ist eine super Sache. Wenn Minako zum Beispiel sagt, wir machen heute Abend ein Überraschungskonzert, lass uns mal kurz einen Lastwagen mieten, wir fahren da und dahin und dann läuft das. Und wenn sie sagt, ich mache das und ich mache das, dann macht sie das. Und wenn sie eine Aufnahme in London hat und sie muss jetzt mal eben nach Japan, dann geht sie nach Japan und vermöbelt, ohne sich zu verwandeln, den ganzen Haufen Monster, bevor die Geschichte überhaupt in Fahrt kommt. Das ist schon super. Und das kann ich mir. Ich habe so viel Fanfiction gelesen, die Minako eine Karriere geben und das funktioniert immer. Und dann muss sie eben einen finden, der entweder dasselbe Problem hat oder damit eben zurechtkommt. Oder es gibt eine Menge Rei-Minako-Fanfiction, wo sie ja sowieso schon auf Augenhöhe anfangen. Vor allen Also. Dingen, der dasselbe Problem hat. Ich schätze Minako aber nicht so ein, dass sie gut damit klarkäme, wenn ihr Boyfriend nicht immer zur Verfügung stünde. Sie ist 14. Ich denke, sie wird auch noch dazu. Also also mit 14 hat man da vielleicht auch nicht die allerrealistischste Vorstellung, wie Ja, das im klar. Leben so läuft. Das fand ich auch in einer Folge, hatten sie so dieses Usagi, ja, heiraten, Ehefrau werden, Kind, du bist 14. Wird erst mal 16, wird erst mal 18, dann reden wir noch mal. Immer, sie heiratet ein paar Mal, sie heiratet in PGSM und da weiß ich nicht, ob sie 17 oder 19 ist, da waren wir uns uneinig. Und sie heiratet einmal in Seramio. Da weiß ich auch nicht, wie alt sie da ist. Also Usagi heiratet früh, weil es ihr Ein und Alles und ihr Ding ist. Aber alle anderen, denke ich, können sich da mal ganz relaxed Zeit lassen und auch ein paar andere Dinge vorher tun. Mit 14 ist Ja. das eher eine. Ich finde das immer eine so kindliche Vorstellung, die die haben. Wie der Freund zu sein hat, wie der Mann zu sein hat, wie sie als Ehefrau mal sind. Und klar Und hat man mit Armin dann einfach mal 14. sagt, sie möchte gerne Albert Einstein als Freund haben. Ja, das fand ich aber schön, weil wir von Armin nicht oft erleben, dass sie wirklich fangirlt über Wissenschaft oder Wissenschaftlern. Man hat oft die, ich habe mich oft gefragt, wie sehr liebt sie eigentlich wirklich die Wissenschaften? Oder wie sehr liebt sie eigentlich dieses Thema? Oder lernt sie hier nur für ihre Mutter oder um, weil sie sehr ehrgeizig ist und andere überflügeln will? Das, also Rusty zum Beispiel, wenn er was über Mikroben lernt, dann werde ich davon in Länge und Breite informiert, ob ich will oder nicht. Weil das ist sein Ding. Und so müsste Ami eigentlich auch sein. Sie hat irgendwas ganz Tolles erfahren. Und klar, sie ist schüchtern. Sie platzt nicht raus und geht jedem auf den Keks. Aber wir sehen so selten, dass sie so richtig schwärmt für ihr Fach. Und jetzt hat sie einen Physiker, für den sie schwärmt. Es ist mir egal, ob er 150 Jahre alt ist. Er war auch mal jung und knackig. Und da kann man Ami, das finde ich eine schöne Ami-Sache. Ich Wobei fand Ami auch. gibt es ja auch jede Menge Fantheorien, die für Ami auch eine sehr schöne Frau finden. Hust, Makoto. Aber ehrlich gesagt, dass die mit 14 sehr unrealistische Vorstellungen haben, das würde ich eigentlich gerne haben, dass die Serie das auch mal sagt, dass die Serie sagt, ja, Kinder, genug geredet, jetzt werdet erst mal älter. Also, dass sie das so ernst nehmen. Ich finde, die Serie geht viel zu Ja sehr gut, aber darauf, ich auf glaube, der diese sehr blumigen Zuschauer, Ideen ein. den Part überlassen wir ja durchaus dem Zuschauer. Also ich glaube, dass man das durchaus immer Ja, wieder trotzdem, denkt, sich man sein macht diese Teil Serie dazu. ja für kleinere Kinder und man pflanzt hier Ja. kleineren Kindern unrealistische Ideen ein oder vielleicht so gesellschaftliche Vorstellungen ein, aber mit 14 musst du dich noch nicht festlegen auf dein späteres Eheleben. Um Himmels Willen. Naja, reden wir über bessere Dinge. Mistress 9 ist eigentlich keine so tolle Sache, finde ich. Ich finde, sie ist Mistress nicht ein 9. Zehntel so cool wie Saturn. Und das findet sie auch sehr schnell heraus, dass das wirklich der Fall ist. Dass Saturn ist halt wirklich super cool. Und das ist sie auch in dieser Staffel. Als sie dann Ich finde endlich Mistress kommt. 9 aber vom Charakterdesign her total cool. Ja, aber auch ihr Auftritt und ihre Rolle, die Rolle der Zerstörerin. Und sie hat, wenn Saturn kommt, dieses Mädchen und hat alles im Griff. Das ist oft in den Seramus auch. Dass der Auftritt von Saturn, den zu toppen, ist wirklich immer sehr schwer. Und sie wird natürlich auch die ganze Staffel über aufgebaut, weil es heißt, wenn Saturn kommt, dann ist die Welt zu Ende. Und gerade Uranus und Saturn machen ja unfassbare Dinge, um das zu verhindern und reden die ganze Zeit auch darüber, wie können wir Hotaru umbringen. Oder wie können wir, ja, was müssen wir tun? Und was irgendwie auch ein bisschen weird ist, wenn man so drüber nachdenkt. In Staffel 3 überlegen sie noch, wie sie umbringen können. In Staffel 4 machen sie auf einmal auf Mutter, Mutter, Kind mit ihr. Ich finde es schön, aber ich hätte gerne besser gesehen, wie sie diesen, das Thema von Sailor Moon ist ja oft, es besser zu machen. Aber wie sie da hinkommen von A nach B, da hätte ich gern mehr gesehen. Und gerade diese Staffel macht da wirklich völlig sinnlose Dinge. Also es gibt die tolle, coole Schlussszene. Usagi hat gesiegt und kommt zurück. Und alles, was danach passiert, ist einfach nur unnötig. Du meinst, und nicht schön gemacht. Folgen. Und auch gegen die Charakterisierung gebürstet. Und da hätte man viel besser einen Abschluss kriegen können, wo wir eine Redemption kriegen für Uranus und Neptun und nicht einfach nur, wir sind jetzt nochmal furchtbar. Mhm. Und warum kriegen die überhaupt dieses Kind? Weil Usagi gibt das Kind ihrem Vater und dann kommt Setsuna und sagt, nee, ich nehme mal dieses Baby. Ja, das ist aber Staffel. Das ist nicht gut erklärt. Nee, das ist Staffel 5. Es ist natürlich, ich finde es auch, es ist ziemlich seltsam, aber es ist Staffel 5, dann schweifen wir wieder ab. Ich mag die vier als Familie. Ich mag es wirklich sehr. Aber wir hätten den Übergang besser kriegen sollen. Aber trotzdem ist Saturn klasse. Ich mochte ihren Auftritt hier total gerne. Ich wünschte mir immer noch so ein Spin-off, wo Black Lady und Mistress Nine aufeinandertreffen und mal zusammen so richtig schön die Welt unsicher machen. Das finde ich mal richtig witzig. Ja. Ja, ich habe Fanart gesehen. Ja, ich habe gesehen, es gibt auch Fan-Mangas dazu. Das wäre auch mal cool für einen Seramio, weil in Seramio werden oft Bösewichter kombiniert aus verschiedenen Staffeln. Ja, das fände ich echt cool. Als ein Mini-Arc, dass sie eine Zeit lang wieder ihr alter Ego annehmen und dann das wieder zurückgedreht wird irgendwann. Das wäre schon sehr cool. So ein bisschen ist die Mistress Nine ja auch die ganze Staffel über immer mal wieder durchgekommen. Das fing ja an. Damals, als ich zum ersten Mal gesehen habe, waren das meine Lieblingsszenen. Wenn diese zerbrechliche kleine Person wie Saturn plötzlich diese riesige Energie entwickelt hat und dann immer gleich Uranus kam oder Haruka und sagte, oh, diese Energie ist ja so böse. Aber die reine Optik hat das offen gelassen, weil Saturn ihre Energie immer nur gegen Monster richtet, die Daimons. Ein Daimon fasst sie an, sagt irgendwas Nettes zu ihr, geht's dir nicht gut, willst du ins Krankenzimmer, wumpf, ist dieser Daimon Geschichte. Ja. Und ich fand auch die Musik total genial. Oder nicht Geschichte, gespielt. Aber wird einen Meter weit davon geschleudert und kriegt dann noch Zuckerherzen, noch die Demütigung mit den Zuckerherzen dazu. Aber da gibt's so viele coole Szenen mit Hotaru, die plötzlich aus dem Nichts diese massiven Kräfte entwickelt und wir nicht wissen, ob das schlimm ist. Das behaupten Uranus und Neptun, aber die reden viel, wenn der Tag lang ist. Wir sind nicht auf deren Seite unbedingt. Und ich bin in dem Moment war ich immer auf Hotarus Seite und dachte, Hotaru ist... Und sie hat ja auch irgendwann mit der Saturn-Geschichte, das war ja auch schon irgendwie sehr schnell klar, oder? Haben wir das ziemlich früh schon angedeutet gekriegt? Ja, die waren ja nicht hinter ihr her, weil sie dachten, das ist Mistress. Nein, sie waren hinter ihr her, weil sie wussten, sie ist Saturn. Nein, es hieß eigentlich immer nur, sie ist doch in Verbindung mit diesem Tomoe und da stimmt doch was nicht. Dieser Tomoe. Ah da, ja, genau. Ja. Sie ist oder ist sie nicht, mit den sie ist ja auch eine Schülerin gewesen von der Mugen-Akademie, oder? Und ich glaube, Mugen, die gehört ja Tomoe. Ja, die Mugen-Akademie. Erfahren wir das im Anime? Ich denke schon. Ich bin ein aber bisschen... Aber was im Anime auf jeden Fall nicht präsent war, war dieses Ganze mit dieser künstlich erschaffenen Insel, mit diesen drei... Ja, egal. Auf jeden Fall, eine Folge ist mir auch noch besonders hängen geblieben in Erinnerung, weil ich das ganz cool fand, so mit Hotaru und Shibusa, und zwar Ungewollte Reise, wo sie doch... auf einmal auch irgendwie in eine ganz andere Raumzeitebene geraten sind. War das nicht, wo in dem Haus sich lauter so andere Dimensionen auffallen? Ja, wo sie doch so ganz experimentell alles Mögliche in diesen Dämonenmaker, sag ich mal, reingestopft haben und mal gucken, was dann passiert. Und dann ist es dadurch halt mal so richtig eskaliert. Und da habe ich sehr schnell durchgefasst, forwarded, aber solche Dinge finde ich eigentlich sehr cool. Es war echt cool. Also die Sailor-Kriegerinnen sind ja dann gefolgt, um ihnen zu helfen, aber sind dann selber festgenagelt worden von dem Ja. Dämon. Und dann haben sie ja Schwarzer Peter gespielt. Chibiusa, Hotaru und der Dämon. Und der Dämon dachte sich so, er ist wahnsinnig schlau, weil er hat ja an Chibiusas Gesichtsausdrücken sehen können, was sie für Karten hat, ob das jetzt der Schwarze Peter ist oder nicht. Und ist dann natürlich da, wo sie ein trauriges Gesicht gemacht hat, die Karte hat sie dann genommen. Und es war aber dann der Schwarze Peter. Also hat Chibiusa sie dann ausgetrickst. Und das war auch mal ein schöner Chibiusa-Moment. Ja, das ist für die jüngeren Zuschauer natürlich total nachvollziehbar. Also das war Ja. schon auch eine besondere Folge. Auch Chibiusa und Hotaru haben dieses Abenteuer ja auch gemeinsam gemeistert, war ja auch so eine Freundschaftsfolge von den beiden und sowas. Eigentlich so die letzte Ja. lustige Folge, kann man sagen, bevor es ja dann Ja. richtig ernst wurde. Ja, das stimmt. Und der Endkampf war ja Ja, auch dann ziemlich hart. der war sehr hart. Ich habe noch ein Ding, wo ich dich was fragen wollte. Und zwar, als Usa, also wenn, als Usa, das ganze Ding geht endlos schief und nur Saturn kann letzten Endes diesen bösen Einfluss eindämmen auf Kosten ihres Lebens und Usagi rettet sie noch. Und dieses Bild, als Usagi zurückkommt mit dem Baby, Baby Hotaru im Arm, ich habe das immer als so eine Art Marienikonografie gesehen und eigentlich als ein, dass sie so ein, ihre Augen sind ja leer im Moment. Ja, Und weil der es gibt so Herzrasen vorgetreten unterschiedliche ist. Fanreaktionen. Und ich mochte diese Szene nicht wegen der Marienikonografie und weil ich dachte, das ist so ein Muttertier-Ding. Sie ist jetzt nur noch so ein hirnloses Beschützer-Ding. Was ist jetzt hier noch von Usagi übrig? Und ich fand es deswegen schlecht. Aber andere Leute sehen da was ganz anderes drin, nämlich was sie alles durchgemacht hat und finden es deswegen toll. Wie Ich findest du liebe die diese letzte Szene. Ich Szene? liebe diese Szene abgöttisch. Ich finde das Okay. so klasse, wie sie Okay. nach diesem harten Kampf dann da völlig zerfetzt da steht. Ausdrucksloser Blick, weil der Herzkristall ist ja hervorgetreten. Da habe ich auch so eine Interpretation dazu. Also es wird ja gesagt, Ja, sie sie hat hat das einen reinste Kristall. Ist Herz. das ihrer oder ist das Hotarus? Also meine Spekulation ist, dass es wurde ja gesagt, ich meine auch in einer der letzten Folgen, der Heilige Gral war ja dann verloren. Den hat ja, glaube ich, Mistress 9 kaputt gemacht oder Pharao 90. Auf jeden Fall, der wurde ja gehimmelt. Er war nicht mehr da. Sie konnte sich nicht mehr in Super Sailor Moon verwandeln, was ja notwendig gewesen wäre, um die Welt oder beziehungsweise um Hotaru zu retten. Die Welt hätte Hotaru im Alleingang gerettet. Es ging ja wirklich nur darum, Sailor Saturn beziehungsweise Hotaru zu retten, dass sie nicht komplett drauf geht dabei. Ja. Und da gab es ja diesen Moment, wo sie am Boden liegt und immer wieder schreit: Hier, mach des Grals, mach auf und ist total verzweifelt und ist schon am Weinen. Und ihr wurde vorher gesagt, dass es nur eine Möglichkeit gäbe, dass sie sich halt ohne den Gral verwandelt, nämlich mit einem Herz, was quasi noch reiner ist als der Heilige Gral. Also so ein Herzkristall, der so rein ist, dass es das gar nicht gibt. Wir wissen ja schon, sie hat einen besonders hellen Herzkristall. Und dann gab es ja diese Szene, wo man von allen Sailor-Kriegerinnen ein Licht gesehen hat, was von einem Diadem ausging und auf diesen Herzkristall quasi von Sailor Moon traf. Meine Theorie ist, dass es symbolisieren sollte, dass das reinste Herz das wäre, wenn man quasi die Herzen von ihnen allen zusammennimmt. Weil sie sich ja dann gegenseitig, Das wäre eine super Theorie. Also das würde dass sie mir sich auch am besten gegenseitig gefallen. ergänzen, dass sie Ja. gegenseitig ihre negativen Aspekte aufwiegen können Und das ist was, und was das wir ja in wäre der dann. Staffel auch immer hatten, dass sie gesagt haben, wir sind zusammen stärker als alleine. Und das ist oft ein Genau. Staffelende, was wir haben, dass sie nochmal von allen. Und dann Das ist wäre eben jetzt die ideale dieser Lösung, ja. Herzkristall, also Sailor Moons eigentlich Bunnys Herzkristall, der aber aufgeladen wurde durch die anderen, Ja. ist das, was dann vor ihrer Brust dann schwebt und womit sie sich zu Super Sailor Moon verwandeln und da in diesen Kern von Pharao Okay. 90 eindringt und Hotaru bergen kann. Wenn auch nur noch als Baby. Kaufe ich dir total ab, ergibt total Sinn und es macht für mich die Szene jetzt irgendwie auch nochmal 10-mal besser, ja. Ja, und also klar, es ist ein biblisches Motiv. Ich habe das auch so als Gefühl gehabt, so wie so ein Jesuskind, was da quasi Ja. geborgen wurde, aber halt nicht so, dass sie jetzt halt das Muttertier ist. Das nicht, aber sie hat sie ja gerettet. Und Ja, es gibt auch nicht so viele Arten, wie man ein Baby hält und wir sind da einfach, denke ich, vorgeprägt auf eine Art, die man in Japan nicht unbedingt ist, in der Hinsicht. ich fand aber auch, also ich fand zum Beispiel schön, diese religiösen Ja, Motive. Ich fand das nicht so nein. schlimm. Naja, dass sie die Und Kathedrale hatten in der Mitte, für die große Enthüllung mit dem Gral hat gut ausgesehen. Generell, sie nehmen ja auch buddhistische Motive in manchen Dingen. Sie machen ja nicht nur dieses sehr, sehr exotische, fremdartige Christentum, das für die Japaner nur, ja, auf eine Art interessant ist, die es für uns nicht ist. Ich bin aber kein Fan davon. Also, ja, es war ja so auch sowas wie eine Wiederauferstehung, was Hotaru da hingelegt hat. Es war ja so ein Jesus-Motiv definitiv. Ja, aber dass Hotaru diese Fähigkeit hat zur Zerstörung und Wiedererschaffung, ist eher eigentlich ein buddhistisches oder aus anderen Religionen, wo man Zerstörung und Wiedererschaffung immer zusammendenkt. Und bei uns denkt man das ja immer auseinander. Ja, nee, das ist ja, wird ja alles kombiniert und das finde ich eigentlich auch das Schöne daran. Ja. Dass da nicht so rigide dieses Bibelkonzept dann verfolgt wird, sondern dass man damit spielt, mit diesen Gedanken, auch dass es nicht nur einen Messias gibt, sondern quasi zwei. Mm. Da haben wir einmal Usagi und einmal eben Hotaru. Und beide sind ja irgendwo der Messias auf verschiedene Arten und Weisen. Ja. Und Messias, die gibt es ja sowieso auch viele. Es gibt ja nicht nur einen. Das ist ja als Wort vielseitig anwendbar. Das ist okay. Ja, man kann es machen. Gesagt. Also es hat nicht wirklich gestört. nicht wirklich. Aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Und in jeder Version fand ich halt schön, dass sie eben gerade Mistress Nine überwunden hat, weil sie eben wirklich den Herzkristall von Chibiusa zurückgeben wollte. Ja. Und das war im Manga sogar noch deutlicher. Ja. Da hat sie den ja die ganze Zeit so an sich gedrückt und beschützt im Inneren von Mistress Nine. Das fand ich ein bisschen schöner sogar noch. Ja. Und ja, die letzten zwei Folgen hattest du ja schon gemeint, dass du das mit Uranus und Neptun jetzt nicht gebraucht hättest. Kann ich verstehen, hätte ich auch nicht so gebraucht. Ich verstehe es auch nicht. Nee, vor allen Dingen, warum war dann die Anerkennung für Sailor Moon als Messias, nur weil sie irgendwie die weggeschleudert hat mit so einer komischen Energie, so wie es Hotaru vorher immer gemacht hat. Wir sollten einfach so tun, als hätte es diese Folge nicht gegeben. Also sie war schon wichtig, weil wir erfahren haben, dass Hotaru jetzt wieder bei Dr. Tomoe ist, dass es ihm wieder halbwegs gut geht und dass er sich zum Glück nicht mehr erinnern kann an diese Deathbusters-Zeit und wo er quasi Wirt war für einen Parasit. Einerseits ja. Andererseits ist es im Manga eben richtig schön, die ersten Familienszenen zu sehen mit den Autos und Hotaru. Und weil Hotaru für die Autos auch später die Führungsrolle einnimmt, die Usagi für die Inners hat. Und wir in der Schlussszene, die Inners rennen zusammen und scharen sich um Usagi und sie übergibt das Baby den Autos, die sich dann um praktisch Baby Hotaru scharen. Und das fand ich von der Symbolik okay. Ja, Hotaru, sobald sie alt genug ist, gibt sie da die Töne an bei den Autos. Ja, ja. Ich habe es immer so gesehen. Also ich weiß nicht im Anime, aber es ist definitiv in Sailor Mew ein Ding. Also im Manga habe ich es immer so gesehen, dass Sailor Venus ja eigentlich die Anführerin ist der Inners. Angeblich. Und Sailor Uranus die der Outers. Naja. Also es wird halt schon sehr deutlich am Ende vom vierten Arc zum Beispiel, wenn es irgendwie Situationen gibt, du siehst viel von Uranus und Venus, wie sie drauf reagieren und die anderen nur so ganz klein als Randnotiz, da war es dann eigentlich schon sehr klar, wer da die Anführerrollen innehat bei den beiden Teams. Natürlich könnte man auch sagen, dass Usagi als Sailor Moon auch irgendwo die Anführerin ist im Endeffekt, aber... Sie sind eben sehr aktiv und Action und sehr voranpreschen als Charakter, das ist aber noch nicht die Anführerrolle. Aber okay, wir könnten auch sagen, das Herz der Gruppe, das Herz der Gruppe der Inners ist Usagi und das Herz der Autos wird Hotaru. Und das passt. Im Manga wurde es auf jeden Fall explizit gesagt, dass Venus die Anführerin der Inners ist. Ja, es wird gesagt und ich habe es nie verstanden. Bei Uranus ist es halt so mein Eindruck. Ja. Ach, die sind aber auch ganz schön ausgeglichen. Da hat jeder mal was zu sagen. Aber Hotaru hat oft so eine Szene, wo sie eine neue Richtung vorgibt, weil sie irgendwas weiß oder kann oder macht. Aber ist es egal, das passt ja jetzt nicht in die dritte Staffel und wir reden ja jetzt über den Infinity Arc. Und da ist das alles noch nicht der Fall, weil da ist Hotaru ein Baby zum Schluss. Genau, und dann haben wir noch die letzte Folge, Die Liebe siegt, die ich, glaube ich, als ich klein war, verpasst hatte und auch nicht gemerkt habe, dass ich was verpasst habe. Weil die Folge die habe ich jetzt nicht mal geschaut. Ich habe wirklich, nachdem der zentrale Konflikt vorbei war, ich wusste, was danach kommt, ist es nicht wert und habe es nicht mehr gesehen. Also wir müssen es nicht besprechen, weil ich nicht wirklich weiß, was passiert. Ja, ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen. Ja. Ich fand es halt lustig, dass es eine Staffel war, die das gemacht hat, weil keine andere Staffel hat Ah, das gemacht. das ist die Folge, wo sie nur Szenen aus vorherigen Folgen reinschneiden. Ist das das? Ach so, nee, das war am Ende von Staffel 2. Aber Ah, stimmt, okay. jetzt wo du sagst, es gab ja doch noch, genau, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber es gibt es halt sehr selten, dass nach dem großen, nach der Endschlacht dann nochmal eine Folge kam. Das fand ich halt ein bisschen ungewöhnlich, beziehungsweise waren es ja hier sogar zwei Folgen. Die letzte davon, wo es ja dann darum ging, dass Tibiusa halt wieder in die Zukunft wollte und dann auf einmal doch nicht. Und dass aus den Trümmern von den ganzen, von der ganzen Mugen-Akademie noch so ein letzter Daimon, den sie vergessen hatten zu killen, dann aufgestanden ist und sich dann noch gezeigt hat. Ja, also eine Folge, in der die ganzen Handlungsstränge nochmal schön abgeschlossen werden, das wäre ja gut, aber ich brauche nicht noch ein Monster der Woche. Ja, also es war sehr ungewöhnlich, dass es halt quasi nach der finalen Schlacht dann nochmal ein bisschen weiterging, Haben sie wollte ich sich damit nur sagen. verzählt, die Macher von der Serie? Haben sie gemerkt, oh, da war ja noch eine Episode, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall wurden ja die Staffeln sowieso immer kürzer zum Ende hin. Ja, aber das ist wirklich eine der ganz, ganz guten Staffeln. Definitiv. Das haben wir jetzt auch oft genug erklärt. Ich würde jetzt mir noch kurz 5 Minuten Zeit nehmen und einfach nur mal erwähnen, was die Musicals daraus gemacht haben. Wir haben ja schon viel über Ja, den sehr Manga gerne. geredet. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Musical, also habe erst ein einziges Musical mir angeguckt, das war das allererste, weil ich auch nicht so der Musical-Fan generell bin, aber ich bin natürlich sehr neugierig, wie es dann da umgesetzt wurde. Man muss sie nicht in der richtigen Reihenfolge sehen. Also ich werde sie jetzt auch nicht in der im Grunde genommen sind sie in der umgekehrten Reihenfolge gut. Also das Neueste ist am besten. Der Infinity Arc wird in A Nouveau Voyage, in den neuen Muse, also New Muse, in den neuen Sierra Leone Musicals, ist es das dritte Musical. Es hat so schöne Darstellerinnen. Es hat eine sehr gute Handlung und die Musik ist klasse. Es gibt ein. Es sind einfach alle gut. Was soll ich sagen? Also, es ist wirklich, wirklich schön. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Sie haben eben. Es gibt die zwei ganz großen Uranus-Darstellerinnen für mich. Und eine davon ist eben in Nouveau Voyage. Ich habe die Namen jetzt vergessen und ich bin jetzt auch wirklich totgequatscht. Ich schlage es jetzt auch nicht nach. ja, googelt es euch oder die meisten wissen es vielleicht auch. Auf Platz 2 habe ich zwei Dinge platziert. Und zwar, ich habe jetzt eine Folge aufgenommen, die ist noch nicht raus, über Last Dracul. Das Last Dracul Musical komponiert Tomoe mit Dracula. Und das ist viel besser als Tomoe mit Pharao 90. Tomoe und Vampire Also passen ist gut Tomoe ja zusammen. auch ein Vampir? Nein, aber er hat eine Erfindung für künstliche Menschen, die künstliches Blut haben und daran sind die Vampire interessiert. Und machen ihm Angebote. Und er geht drauf ein und überlegt sich's aber noch, er ist auch mit dem Obervampir befreundet und zum Schluss überlegt er sich's aber nochmal anders, zieht seine Mitwirkung zurück, woraufhin das ganze Ding massiv eskaliert. Aber es ist eine gute Schurkenkombo und es hat schöne Musik und die Empfehlung ist nur, es ist furchtbar lang. Schaut's euch in Teilen an. Das Musical ist unbeliebt, weil alle sagen, wann hört's auf, was passiert jetzt? Es ist ein sehr gutes Musical, wenn man es nicht alles auf einmal sieht. Ich finde, es ist diesen Arc gut umgesetzt. Und was ich persönlich auch ganz sehr gerne mag, obwohl ich da noch nicht sehr viel Zustimmung gefunden habe, ist Mugen Gakuen. Ist ein Musical eben über diesen Arc. Und ich finde, er hat gute Darsteller. Er hat eine tolle Usagi-Mamoru-Kombo. Er hat wirklich einfach seine Momente. Ich sage nicht, das ganze Yu ist gut, aber Mugen Gakuen ist absolut sehenswert. Und dann habe ich jetzt im Nachhinein, also es gibt drei Musicals noch, die sehr, sehr früh waren, die als erste diesen Arc gemacht haben. Einer Senshi Enomichi und zwei, die so ähnlich heißen, aber dieselbe Handlung haben. Und ich habe jetzt erst gemerkt, oh, also wo ich Last Dracul geschaut habe, dachte ich mir, ha, das Lied kenne ich, das Lied kenne ich, das Lied kenne ich. Aber so wie es aussieht, hat eigentlich Last Dracul das komplette Infinity Arc Mew einfach recycelt. Sie haben fast alle Lieder und fast alle Handlungsstränge genommen und haben das kombiniert mit mehr Handlung, mehr Figuren, mehr Schurken. Und das ist an manchen Stellen super schön, wenn man denkt, ah, wie schön, dass sie das nochmal bringen. Und an anderen Stellen denkt man, das passt eigentlich nicht an der Stelle. Schaut euch also hört in unsere Last Dracul-Episode rein, da reden wir darüber, an welchen Stellen es passt und nicht. Aber Einer Senshi Enomichi hat für mich zwei Dealbreaker drin, weil die es auf den letzten Platz gebracht haben. Sie haben Slapstick-Leute drin, die für mich da nicht so schön sind. Sie sind lustig, wenn sie Tuxedo Mask imitieren und wir haben dann plötzlich 5 Stück auf der Bühne und Usagi fällt die Kinnlade runter. Aber das ist in Last Dracul besser gemacht und hier nicht so toll. Diese Slapstick-Trottel sind hier einfach nicht so angenehm. Sie haben nicht so viel gute Körperkomik und sie haben einfach auch keine schönen Witze. Und das ist, dass man 4 Leute hat, die für den Slapstick zuständig sind, um die Kinder bei Laune zu halten, ist okay. Das gibt's öfter. Und wie gesagt, andere Musicals kriegen es hin. Und in dem ersten Musical, da fand ich das noch nicht so schön. Und mein Dealbreaker, den leider Last Dracul auch macht, ist, sie haben eine tote Chibiusa. Sie haben nämlich das, dass Chibiusa losrennt und sich in Gefahr begibt und im Alleingang ja dieses Problem aufräumen will. Sie wird von den Schurken gefangen und getötet. Und das finde ich super, super heftig. Erstens, ein Publikum voller Kinder. Zweitens, ich muss das auch sehen. Ich will das nicht sehen. Und vor allem wird sie nicht nur einfach so, es gibt Muse, da fallen Leute einfach seitlich hinter die Kulissen, wenn sie sterben. Hier wird so ein Gedankenblitz jetzt gehabt. Ob das Musical vielleicht von den Leuten geschrieben wurde, die mega frustriert waren nach der 2. Staffel über Chibiusa und sie dann sterben lassen wollten, eiskalt. Chibiusa ist eigentlich nicht schlecht in dem Musical. Sie ist vor allem sehr klein. Die Schauspielerin ist wahnsinnig jung. Sie ist winzig. Sie ist sehr, sehr jung. Sie stirbt und dann wird ihre Leiche hochgehoben und wird noch einmal triumphierend eine Ehrenrunde um die Bühne getragen. Das hätte ich absolut nicht gebraucht. Also das wird wirklich entsetzlich gezeigt und das gibt deinen letzten Platz für mich. Die anderen zwar machen, aber machen es nicht so schlimm und machen es mit etwas mehr Herz. Und das ist eine sehr herzlose Methode und ich bin ja auch nicht gerade der größte Fan von Chibiusa, aber die Sera Mew Chibiusa sind eigentlich alle sehr gut und haben das nicht verdient. Ist sie denn aber dann nochmal wenn man ein, aufgestanden? Oder wenn du nur ein Sera Mew sehen, ja, sie wird natürlich gerettet. Also das ist die Macht, die Sailor Moon hat, die Leute wiederzubringen und zum Schluss wird sie wiedergebracht durch den Silberkristall. Aber es ist natürlich erstmal sehr viel Drama und das beste Musical für den Arc, das ich am besten mag, ist wirklich das neue A Nouveau Voyage. Hat den stärksten Eindruck auf mich gemacht, hat gutes Worldbuilding, hat einfach schöne Details, super Darsteller. Das ist meine Empfehlung für Serambi. Ansonsten ist eben, Tomoe ist klasse, weil Tomoe kriegt gute Bühnenbilder in den Musicals, Tomoe kriegt einigermaßen Szenen. Es gibt einen trotteligen Tomoe, auch der allererste, glaube ich, der sagt, das passt aber auch wieder, Kaori Knight hat eigentlich diesen Laden im Griff und tut alle bösen Dinge und Tomoe ist nur da und sagt, darf ich das nächstes Mal auch machen, Kaori Knight? Darf ich auch mal? Und sie sagt dann, ja, nein, nein. Es ist klar, er wird nie dürfen. Er ist kein dämonischer Charakter und das ist aber, finde ich, ein bisschen verschenkt. Ich finde es ganz schön, dass es diese Kombination gibt im Sailor Moon S-Anime, dass er schon einerseits gruselig ist, aber auch so seine lustigen Momente trotzdem haben darf. Ja. Und dann eben nochmal eine ganz andere Facette von ihm gezeigt wird gegen Ende, wo dann einfach auch Gotarus Vater mehr rauskommt. Ich mag seine albernen Stellen ehrlich gesagt nicht, aber ich mag sehr diesen Kontrast, dass er ein liebevoller Vater ist und trotzdem ein wirklich furchtbarer Oberschurke. Ich finde es halt gerade deshalb so lustig, weil man es von ihm am wenigsten erwarten würde, dass er dann auf einmal albern sein kann. Ja, klar, aber naja. Ich fand's okay, wenn er sich Tee bringen lässt und sich Gedanken macht, ob das hier wirklich alles so läuft, wie er das erwartet, aber dass die Witches Schülerinnen der Mugen Academy waren, die von ihm nur für diese Zwecke eingespannt worden sind, das ist auch interessant und das wird im Anime zumindest für Telulu angedeutet, weil als sie Telulu loswerden, hinterlässt sie ihren Schülerausweis. Oh. Anlass, dass sie die Mugen Academy erstmal viel schärfer in den Fokus nehmen. Und sagen, wir müssen rausfinden, wer war Telulu und wie kommt es, dass sie uns angegriffen hat. Und die letzten beiden, die waren ja auch Schülerinnen. Ja, aber das hätte mir besser gefallen, wenn wir das schon stärker gesehen hätten, dass er hier eine Schule besitzt und sich hier ein paar Schülerinnen holt, um seine finsteren Pläne hier am Leben zu halten, die dann wirklich, wirklich üble Dinge tun. Und von ihm auch noch ausgebeutet werden, wenn sie Twister spielen müssen. Das. Ugh. Aber er Wenn ist sie sehr was spielen? creepy und. Wenn sie was spielen müssen? Twister. Wann spielen sie den Twister? Eine Folge gibt's, wo sie Twister spielen und sich so verdrehen mit ihm auf diesem Spielbrett und es ist War das irre. in Sailor Moon S? Ja. Ich Oder habe das sehr habe ich schnell drüber total gespult, verdrängt? aber ich hab's gesehen. Das ist ein Tomoe-Ding. Naja. Sein Labor ist sehr, sehr schön gezeigt. Am Anfang gibt es einfach keine guten Tomoe-Szenen und später ist es als Schurke besser, aber es ist okay. Abschließende Worte nochmal oder haben wir einfach schon alles jetzt zu diesem Arc gesagt? Was sind deine letzten Worte? Ja, gute Frage. Also ich kann schon mal sagen, ich will ihn jetzt einfach nochmal auf Deutsch sehen. Ich habe ihn mit Untertiteln geschaut, weil ich ihn nicht habe auf Deutsch. Und es sind so viele Erinnerungen zurückgekommen. Ich will ihn unbedingt nochmal sehen und ich will jetzt jede Folge sehen und ihn nicht so einfach nur an einem Tag in einem Schnelldurchlauf über die besten Stellen drüber. Das hat mir einfach nochmal richtig diese Staffel nochmal ganz, ganz nahe gebracht. Und sie war damals gut und sie ist es heute noch. Und sie wird es auch immer sein. Ja. Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Ja. Das ist Peak Sailor Moon. Ja, der Höhepunkt eigentlich, auf den alles zugearbeitet hat. Und definitiv was, was ich auch Leuten zeigen würde, die sich für ja, Sailor Moon interessieren. Okay. Wo findet man dich, falls du gefunden werden möchtest? Oder mach Werbung für deinen Kanal, was immer. Ja, genau. Also YouTube-Kanal wird ja verlinkt. Ich glaube, ich habe ja auch gesagt, manchmal ist Sailor Moon Content dabei, aber eben nicht immer. Also ich habe da auch eigentlich so ziemlich alles gezeigt, was es so großartig gibt an Mangas, an DVDs, an Artbooks. Also da habe ich auch tatsächlich die Original-Hardcover-Artbooks, die ja so nicht mehr zu bekommen sind, mir zugelegt, nachdem immer klarer wurde, dass EMA die nicht mehr neu auflegen wird. Und ja. Also wer sich dafür interessiert, ich habe auch mal ein Video gemacht, warum Naoko Takeuchi zum Beispiel keinen Hit mehr gelandet hat seit Sailor Moon. Darüber Das ist reden wir auch noch. ganz, ja, das ist zum Beispiel ganz lustig. Da meinte auch mal so eine Freundin von mir, die Frau hat es eigentlich richtig gemacht. So 5 Jahre harte Arbeiten konnte ihr im Rest ihres Lebens davon gut leben. Oder kann ja immer noch von, allein von den Einkünften durch Sailor Moon, Sie da hat musste eigentlich gar nichts mehr danach noch kommen. sehr viel Sailor Moon gemacht. Sie hat also noch sehr viel an den. Sie hatte die Finger drin in PGSM. Sie hatte jetzt in der neuen Crystal-Verfilmung sehr viel kreative Kontrolle. Sie hat schon. Sie hat auch irgendwas mit den Musicals beeinflusst und hat ja auch die Kontrolle über die Lizenzen an sich hat sie zurückgeholt. Dass Das sie Merchandise, da keine ist neuen sie. Serien macht, heißt ja nicht, dass sie nicht in dem Job weiterarbeitet. Nur wir sehen keine neuen Serien von ihr. Also ich sehe das nicht so, Ja. dass sie einfach aufgehört hat, nachdem sie Kinder gekriegt Also hat sie und hatte noch so ein paar Mangas, die hat sie immer so angefangen, ja. aber dann nicht so wirklich zu Ende geführt. Das Sie ist hat so auch eine eher das. Zeit lang mit ihrem Mann zusammen gearbeitet, indem sie, glaube ich, also er hat gezeichnet und sie hat gemanagt oder haben beide gezeichnet und das haben sie aber sehr schnell gelassen. Und sie macht schon sehr viel. Sie Und muss ja nicht ich weiß auf ständig jeden Fall, dass Mangaka sie sein. auch mit überlegt, bei dem Sailor Moon Merchandise immer, was für Produkte sie erstellen. Da ist sie auch maßgeblich beteiligt. Hab mal irgendwie Interview gelesen. Schneide ich das jetzt raus und in die nächste Folge rein? Nein, ich glaube, wir Keine lassen es. Ahnung. Wer bis hier durchgehalten hat, hört sich das auch noch an. Danke, liebe Zuhörerschaft. Wir hoffen, ja, es hat euch was gegeben. Ich glaube nicht, dass ich sie teile. Was wird jetzt halt eine neue Mega-Episode, aber es ist eben auch ein Mega-Thema. Ich bedanke mich bei allen, Definitiv. die bis hier durchgehalten haben. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich mich auch. Ultimate. Dass ich dabei Und sein durfte. ja, also ich hoffe, das machen wir bald wieder. Ja, also ich bin auch auf jeden Fall dabei, auch gerne über Ja. andere Arcs oder was auch immer. Mir Wir fällt haben eine immer ganze Themen, Liste denke ich. von Sachen, die wir machen wollen. Und da denke ich mal, schauen wir einfach, was wir als nächstes einfach ganz oben auf die Liste drauf tun. Was kommt jetzt auf dieser Liste wieder nach oben geschossen, nachdem jetzt der Top-Punkt weg ist? Was bin ich bereit zu recherchieren, heißt das auf Deutsch. Weil ich im Moment eine ganze Menge schrecklicher Dinge tun muss, oder zumindest die Zeit geht drauf für einen Haufen Real Life auf Kosten von Sailor Moon. Aber wir kriegen das hin. Okay, also Sehr, dann sehr gerne vielen wieder. Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!